Kim? Ja. Wow, das war ein Auftakt. Schöne Erinnerungen, schöne Momente. Herzlich willkommen zur London S Convention 2021. Wie ihr seht, wir haben uns alle das hier sehr gemütlich gemacht. Wir sind jetzt ja 27 Stunden beieinander und in 27 Stunden wird man eine Menge an neuen Erfahrungen sammeln. Wir haben spannende Themen, spannende Inspirationen, viele Menschen dabei. Im Moment reden wir, aber später sind auch noch viele andere dabei. Wir haben aber auch viel, was Simon vorbereitet hat, an neuen Techniken, an neuen Tools. Also herzlich willkommen und macht euch auch ein bisschen entspannt. Legt euch zurück, holt euch einen Cocktail oder was immer auch ihr zu trinken braucht. Genau. Willkommen. Mit Karl-Heinz Pabel moderiere ich den Vormittag heute oder den ersten Runde, den ersten Nachmittag, weil wir wollen Simon ein bisschen entlasten. Simon hat so viel organisiert, so viel vorbereitet und muss auch nochmal einen fachlichen Input bringen, dass wir ihn nicht die ganze Zeit hier auf der Bühne brauchen können. Das ist sehr gut von euch, das freut mich. Gut. Ja, und rund um die ganzen Erfahrungen, die wir heute machen, hat ja alles was mit lebenslanges Lernen zu tun. Mal neue Dinge auszuprobieren, mal neue Ideen zu haben, Impulse zu bekommen, Inspiration zu bekommen. Ich glaube, die nächsten 27 Stunden ist voll mit diesem ganzen Thema. Herzlichen Dank noch auch an diejenigen, die Sie alle oder euch alle unterstützt, die reingekommen sind, an die Laura, an die zwei Olivers, den Oliver Ewinger, den Oliver Fleischmann, den David und die Kuna. Falls es irgendwo technische Probleme gibt, was man nicht ausschließen kann bei diesem gesamten Setting, einfach in den Infodesk in Venules reingehen, dort bekommt ihr entsprechende Unterstützung. Ja, und wenn irgendwas nicht klappt, es gibt ja auch einen Link, der jetzt per E-Mail nochmal verteilt worden. Man kann es dann parallel zu auf YouTube nochmal verfolgen. Da hat man natürlich die ganzen Interaktionsmöglichkeiten nicht. Vorher haben wir auch schon mal über Twitter so ein paar Posts geschickt, wie das technische Setting ist. Das ist ja gar nicht so trivial. Da darf ich jetzt einfach mal Simon bitten, mal ein paar Worte zu sagen, ohne jetzt die ganze 15 Minuten zu sprengen, was er da in Technik geplant hat. Ich fasse mich kurz. Wir haben ja 2019 eigentlich mit richtig Audio-Videotechnik in München bei der LV 1871 gearbeitet, wo man guten Ton hat, gute Mikrofone hat. Letztes Jahr, wer dabei war, war man ja hier auch auf der Bühne mit eigentlich so Freisprechereinrichtungen, wie man sie aus dem Business kennt. Und da, ich habe mir jetzt die Videos nochmal angehört, war der Ton schon nicht ganz so dolle. Ne, das heißt, da sind wir jetzt eigentlich auf das Equipment zurück, was man sonst auch so im Podcasting verwendet. Ne? Karl-Heinz, hast du ja auch viel geschrieben darüber. Ne? Man braucht halt irgendwie anständige Mikrofonkapseln, irgendwie sinnvolles Monitoring, dass es keinen Hall gibt. Und wir hoffen, dass da mittlerweile alle Teilnehmer auch sich abgeskillt haben und wir da auch eine ganz gute Audioqualität haben. Mhm. Okay. Ja, dann zum Ablauf heute und morgen ganz kurz. Es gibt heute ein interessantes Programm mit zunächst mal 4 Beiträgen von je 25 Minuten. Und Simon Dückert fängt an mit dem Thema LernOS State of the Union, also wie ist der aktuelle Stand heute? Und vielleicht, weil ich anfange, sage ich ein paar Sätze zur Technik noch, weil dann würde ich in unser Strandhaus gehen und mich schon mal vorbereiten. Ah ja. Genau, paar Sachen sind vielleicht für die Teilnahme noch interessant. Also zum einen mal, wir sind letztes Jahr viel zwischen Tools gesprungen, haben versucht, das alles in einem Tool zu bündeln. Also wir haben jetzt dieses Venueless. Hoffentlich sind alle mit dem Ticket da reingekommen. Ich sehe, dass im Chat was los ist. Also das heißt, das scheint geklappt zu haben. Ansonsten hilft unser Welcome-Team, sagt Karl-Heinz nachher nochmal was dazu. Ihr findet links in der Navigation eigentlich alles, was ihr braucht für die Teilnahme, den Zeitplan, die Zusammenfassung in diesem Willkommenseintrag. Klickt da einfach mal durch. Ihr habt einen direkten Chat, wo ihr mit den Leuten chatten könnt. Also im Teilnehmerverzeichnis, wenn ihr jemand raussucht, könnt ihr direkt chatten. Ihr könnt auf diese Insel gehen, da kann man so rumlaufen, da steckt Work Adventure dahinter. Das ist insbesondere für die Pausen und für die zufälligen Begegnungen, die ja auch für ein Barcamp wichtig sind und für so eine Veranstaltung wichtig sind. Ne? So dieses Bierchen, was wir heute Abend trinken bei der Abendveranstaltung. Wir haben jetzt im Moment noch bis 14:15 für alle Notfälle unser Welcome-Team und um die Laura und so weiter. Da sagt man nachher auch noch was dazu, die in Teams helfen, falls jemand Probleme hat. Und natürlich wollen wir nicht eine geschlossene Community sein, sondern es gibt den Twitter-Hashtag GlossCon21, mit dem ihr natürlich gerne auch auf Twitter aktiv sein könnt. Haben wir auch in Venueless die Twitter-Wall eingebettet, dass man das sieht. Mhm. So, also vielleicht zum Überblick, dann würde ich mich ausklinken und euch den Rest überlassen. Genau. Okay. Und wir schauen nachher in der Hütte vorbei. Jawohl, das machen wir. Da stehen die Getränke schon kalt. Ja, okay. Genau. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, ihr habt gute Erklärungen vorher schon bekommen, zum Teil per E-Mail, aber ihr findet sie auch unter dem Willkommen-Bildschirm hier bei Venueless, wenn ihr irgendwelche Fragen noch zu bestimmter Technik habt oder irgendwo nicht klarkommt. Ja, zum Ablauf heute. Also Simon ist der Erste, der uns heute kurz zeigt, wo ist der aktuelle Stand von LernOS eigentlich heute. Und danach folgt gleich Daniel Messig. Er schafft die Verbindung von agil und lernender Organisation mit dem Titel Open Space Agility for Learning Organization Development. Und danach kommt Christian Kaiser von der DATEV, der uns eine reale Umsetzung zeigt mit dem Titel DATEV lernt, ein Transformationsdesign auf Basis experimenteller Erfahrung. Und der vierte dieser Beiträge, den bringt Dr. Miriam Sasse. Und sie hat den Titel gewählt, gemeinsam, freiwillig, transparent, Open Space, Agility, Praxisbericht. So, und für diese 4,25 Minuten Vorträge haben wir keine Diskussionen vorgesehen. Aber wenn ihr im Chat Fragen habt, dann werden wir die aufnehmen und versuchen, irgendwie mit einzubringen. Die 25 Minuten sind ernst zu nehmen, auch für die Referenten. Das heißt, wir achten so ein bisschen darauf, dass die Zeit eingehalten wird. So, und wenn die vier Beiträge vorbei sind, ab 17 Uhr folgen dann 5-minütige Lightning Talks, 12 Stück insgesamt. Also wir haben eine ganze Stunde und auch da ist keine Diskussion vorgesehen. Das geht Schlag auf Schlag, ein Lightning Talk nach dem anderen. Und wenn ihr danach so ein bisschen müde seid, freut euch auf den Abendevent. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Aktionen hier beim Abendevent. Da ist eine Familienaktion geplant, Bauen in Mindtest. Da ist ein Live-Podcast mitzuerleben zu Working Out Loud und LernOS. Da gibt es ein hochwertiges Live-Konzert. Und es gibt auch ein Online-Spiel Montagsmaler und nebenbei natürlich unendlich viele Gelegenheiten für den informellen Austausch. Hier findet man den auf der Insel. Das ist wieder eine andere Plattform, aber probiert es einfach aus. Es geht wunderbar. Ihr könnt euch damit mit verschiedenen Leuten unterhalten. Ihr könnt euch zu denen bewegen. Ihr könnt sehen, wer sonst noch da ist und mit wem ihr sprechen wollt und so weiter. Das gemeinsame Bauen in Mindtest kriegt nochmal eine kleine Einführung für all diejenigen, die das noch nicht so gewohnt sind, deren Kinder vielleicht noch nicht dauernd damit spielen. Um 18.15 Uhr ist Magnus Rode und Susan Schulz nochmal da in einem Teams-Call, wo ihr nochmal eine Kurzerklärung kriegt, wie man sich grundsätzlich da so bewegt. Und alle Anleitungen dafür findet ihr aber auch unter dem Programmpunkt Mindtest oder auch um 18.15 Uhr. Da findet ihr auch den Link, wie ihr reinkommt in diese Teams-Besprechung, um erstmal noch ein paar Grundinformationen zu kriegen. So, und der Abendevent, der darf für euch ruhig lang werden. Also ihr könnt ihn Open-End machen, es liegt an euch, wann ihr aufhören werdet. Aber denkt dran, morgen um 9 Uhr wollen wir pünktlich wieder anfangen und dann geht es mit dem Barcamp-Teil los und wir starten morgen aber wieder in Microsoft Teams, weil in Microsoft Teams ist die Interaktion leichter, als wir es jetzt hier in Venueless und mit dem Livestream schaffen. Ja, da das Barcamp erst morgen startet und wir auch morgen noch ein paar freie Sessionplätze haben, habt ihr heute noch Gelegenheit, euch ein paar Sessions für morgen noch zusätzlich einfallen zu lassen. Etliche stehen ja schon im Programm, die sind vorher schon eingereicht worden, aber wie bei jedem Barcamp, man kann morgens auch noch welche einreichen. Und wir starten morgen mit der Vorstellrunde und mit dem Session Pitch. Um 8 Uhr? Um 9 Uhr. 9 Uhr. Pünktlich 9 Uhr. Um 9 Uhr. Und ebenso pünktlich machen wir morgen Schluss, nämlich um 16 Uhr. Also richtet euch wirklich darauf ein, ihr braucht nicht früher zu gehen. Wir machen um 16 Uhr Schluss und damit könnt ihr eure ganzen Termine so einstellen, dass ihr möglichst am Ende noch dabei seid. Denn es ist schon klar, wir müssen mal sehen, ob sowas wiedergeben soll und wie es weitergehen soll. Simon hat ein großes Interesse daran, von euch zu hören, ob es sich gelohnt hat und wie es weitergeht. So, dann. Ja, und ob wir vielleicht auch mal wieder irgendwann mehr Präsenz machen können. Ja. Ja, oder eine Mischung. Ja. Genau. Mein LernOS ist ja eine sehr aktive Community. Und wenn man mal schaut, was in so einem Jahr passiert, LernOS, dann ist es doch beeindruckend, was im letzten Jahr entstanden ist. Wir wissen, wir haben viele Menschen hier, die Mitglieder in der Community sind, die regelmäßig mitmachen, die sich regelmäßig auch austauschen. Wir haben aber auch ein paar Newbies dabei und deswegen denke ich, ist es eine gute Idee, wenn uns der Simon jetzt einfach mal den State of the Art darstellt. Was macht LernOS, was ist im letzten Jahr passiert? Simon, über. Genau. Bist du in deiner Hütte schon angekommen? Ja, bin ich schon. Ich habe ja schon so einen kleinen Greenscreen hier aufgebaut. Genau, hier sieht es nicht mehr ganz so schön aus. Vielen Dank. Ja, genau. Wie jedes Jahr, wir haben ja die State of the Union Talks auch in den letzten Jahren aufgezeichnet. Also wer Lust hat, da zurückzuschauen, das ist immer so zum Einstieg in die Veranstaltung eigentlich der Programmpunkt, wo ich nochmal so einen Überblick gebe, was eigentlich alles passiert ist. Und da starten wir jetzt auch rein. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen, zeige euch gleich noch, was ich behandeln werde. Habt den Chat im Blick, wenn ihr Fragen habt, dann bringt die gerne rein. Genau, dann machen wir die Folien groß und mich klein. Genau, ich würde am Anfang so ein bisschen über allgemeine Neuerungen sprechen. Also das heißt, was hat sich so rund um den Nicht-Kern von LernOS getan, also an Templates, an Community-Themen. Das zum Einstieg. Dann ist ja gestern rausgekommen, eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, der LernOS für dich Leitfaden in der Version 2.0 mit Änderungen, die zeige ich kurz. Wir haben jetzt mit dem Thema Agil trifft lernende Organisation, das haben wir deswegen aufgegriffen, weil im LernOS für Organisationen Leitfaden bestimmte Methoden und Frameworks, die wir aus der Agilität oder Entwicklung agiler Organisationen kennen, auftauchen. Deswegen werde ich da euch nochmal zeigen, wie da der Stand ist von dem LernOS für Organisationen Leitfaden Version 0.7. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, um dann so Daniel Messicks Talk und auch danach von Christian und Miriam die Talks gut einordnen zu können. Genau, und dann habe ich noch so ein paar offene Baustellen. Das ist ja immer, wenn die ganze Community versammelt ist, ganz gut mal zu sagen, wo man vielleicht noch helfende Hände braucht zum Mitmachen. Vielleicht findet sich da der oder die eine oder andere, um da auch in der Community aktiv zu werden. Genau, dann schauen wir mal weiter. Ich werde jetzt es so machen, die Grafik kennt ihr ja wahrscheinlich, das ist die Leitfadenübersicht. Wir haben ja diesen LernOS Core mit den drei Leitfäden für Individuen, für Teams und Organisationen. Und dann gibt es unten die immer länger werdende Liste von Leitfäden aus der sogenannten LernOS Toolbox zu Einzelthemen. Ihr habt in dem Intro-Video schon gesehen, Diversity, Sketchnoting auf Englisch, Achtsamkeit, E-Portfolio, also da gibt es einen ganzen Haufen. Ich werde meinen Schwerpunkt jetzt in dem State of the Union auf den ersten Block, also auf den Core legen, wie ich schon gesagt habe, weil dann bei den Lightning Talks und auch bei den Sessions ganz viel zu den Community-Leitfäden ohnehin kommt, damit ich da den Leuten nicht die Überraschung und die Inhalte vorne wegnehme, während die das dann erzählen. Genau, wir haben letztes Jahr mal angefangen, so einen Quick-Start-Guide zu machen, weil LernOS ja doch ein recht komplexes Thema ist und wir jetzt versuchen wollen, eigentlich die Leitfäden ja zu entwickeln bis Ende 2022. Das ist so bei uns bei Cogneon das Projekt für den Core, also 2016 bis 2022. Aber es kommen immer mehr Leute, die fragen, ja, was ist das eigentlich? Wie kann ich es meinen KollegInnen erklären? Und da war jetzt so dieser Quick-Start-Guide mal ein erster Einstieg, um Leuten in einem One-Pager zu erklären, was das eigentlich ist. Das heißt, wer den noch nicht gesehen hat oder wer ihn schon gesehen hat und da Feedback hat oder Ideen zum Verbessern hat, gerne jetzt auch im Rahmen dieser 1,5 Tage uns über den Zaun schmeißen, in den Chat schmeißen, wo auch immer abladen, mir heute Abend bei der Abendveranstaltung sagen, damit wir das eben kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern können. Dann haben wir angefangen, wir waren so ein bisschen überrascht, dass so viele Leute unter euch und Teams angefangen haben, eigene Leitfäden zu schreiben. Wir haben mal angefangen, das so in Blogs zu sammeln. Dann gab es mal auf Connecten Posts. Ich habe in E-Mails was zusammengefasst. Wir haben viel Videokonferenzen gemacht im letzten Jahr. Na, das war dann auch so eine Neuerung, dass mal alles in diesem wie schreibt man einen LernOS-Leitfaden, Leitfaden zusammenzufassen. Das heißt, da gibt es jetzt so ein Template, das ist in sich ein Leitfaden, auch schon in dem GitHub-Repository. Und in dem Leitfaden steht alles drin, was man braucht, um Leitfaden zu machen. Das heißt, wenn jetzt jemand mit der Idee spielt, selber einzusteigen und so einen Lernpfad zu kreieren, dann wäre das die Anlaufstelle. Auch da, wenn ihr Interesse habt, wenn ich euch das mal zeigen soll, einfach auf mich zukommen, dann findet man da sicher Platz. Genau, dann springen wir mal auf den LernOS für dich Version 2. Vielleicht ganz kurz die wichtigsten Änderungen. Wir haben das Grundlagenkapitel komplett überarbeitet. Das waren ja diese einzelnen Lernpfade, also OKR, GDD und BOL. Die standen so einzeln hinten und das Grundlagenkapitel hat eigentlich überhaupt nicht Bezug dazu genommen. Aber warum sind jetzt eigentlich für Wissensarbeiterinnen im 21. Jahrhundert genau diese drei Lernpfade spannend? Und das haben wir jetzt einmal komplett überarbeitet, sodass das eine gewisse Logik ergibt, die Logik in dem LernOS Flow mündet, also in einem Vorschlag für einen Arbeitsworkflow, und daraus abgeleitet sich dann die drei Lernpfade ergeben. Wir haben die Lernpfade umbenannt, die heißen jetzt nicht mehr OKR, GDD und WOL, sondern die heißen so, wie die Haupteigenschaften sind. Also das heißt, der eine Lernpfad heißt Offenheit und Vernetzung, der andere Stressfreiheit und Produktivität und so weiter. Na, weil ganz viele Leute, die so von außerhalb der Community kennen, die vielleicht mit diesen Akronymen nichts anfangen können, die prallen vielleicht schon ab, weil sie sagen, was sind das für komische Begriffe. Dementsprechend haben wir das eben umbenannt. Der Getting Things Done Lernpfad, also Lernpfad Produktivität und Stressfreiheit, folgt jetzt von den Cutters der Reihenfolge vom Workbook. David Allen hat ja letztes Jahr das Workbook, GDD Workbook rausgebracht, was ich euch sehr empfehle, das ist super gemacht, wo genauso 10 Moves, nennt er das, drin sind, und da mal versucht, weitestgehend die Reihenfolge, die Struktur dementsprechend anzupassen. Und bisher war es auch so, man hat bei den Cutters das Buch eigentlich immer gebraucht, weil dann stand Lies im Buchkapitel sowieso. Da haben wir mal geschaut, was David ansonsten so für Quellen im Netz hat, wo die gleichen Sachen erklärt werden, haben dann die verlinkt, und dann bei den weiterführenden Informationen steht jetzt erst dabei, dies und dies Kapitel im Buch wäre zu lesen. Genau, beim WOL-Lernpfad, wenn ihr den euch anschaut, da fangen wir jetzt an, den nach und nach mehr in Richtung der ursprünglichen WOL-DNA zu bringen, also Glyn Moody, Bryce Williams und so weiter, diese Idee Observable Work plus Narrating Your Work, das heißt eigene Arbeit sichtbar machen, über die eigene Arbeit erzählen, Erfahrungen beitragen, das heißt, da tauchen jetzt auch so Sachen auf, wo man sich Gedanken macht, einen eigenen Blog anzufangen, eine eigene Webseite zu starten, der Hinweis wird den Karl-Heinz freuen, auf Domain of One's Own ist jetzt mittlerweile drin enthalten. Also da für die, die den schon absolviert haben, lohnt sich mal reinzuschauen, da hat sich einiges geändert. Es gibt ein neues Konzept, den LernOS Workplace. Das ist so eine Grafik, die mal sagt, was hat denn so Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin typischerweise für Tools auf dem eigenen Arbeitsplatz mit so einer gewissen Kategorisierung. Und mit der Grafik kann man sich überlegen, welche Tools habe ich schon, welche fehlen mir noch, kann ich verwenden, um mit Bekannten oder Kollegen zusammen mal zu schauen, wer nutzt eigentlich was, was sind Good Practices. Das ist, wie gesagt, neu, soll so Grundeinstieg in das Thema bewusster Umgang mit dem eigenen digitalen Arbeitsplatz sein. Genau, den LernOS Flow, der sozusagen diesen Workflow verknüpft, den gibt es jetzt auch in der Microsoft 365 Edition. Viele von euch wissen das, bei uns in den Projekten, wir nutzen ja diese Lernpfade viel für Office 365 Adoption. Ne? Und da ist dann die Frage, wenn ich Getting Things Done mache, wo ist denn meine Next Actions Liste, wo sind die To-Dos, die ich aus meinem Team bekomme, und dann bin ich da eben bei Tools wie Planner, wie To-Do, ne? Und da gibt es jetzt eben so eine Version von diesem Flow, wo die Logos der Microsoft 365 Tools einfach rechts daneben stehen. Schau deinen Anhang, das werden wir jetzt nach und nach auch mehr in den vorderen Inhalt mit reinbringen. Na, dann haben wir, kommen noch ein paar Kleinigkeiten, die Beschreibung der Cutters haben wir vereinheitlicht, da waren bei manchen standen Zeiten dabei, bei anderen nicht, bei manchen waren Schritte dabei, bei anderen nicht, das ist jetzt zumindest mal durchgängig, das kann man auch noch hübscher machen, aber Schritt für Schritt, es gibt ja auch noch eine Version 2.1. Genau, wir haben versucht, mehr Bilder reinzubringen zum Visualisieren. Es waren viele Sachen, die sehr textuell waren. Das wollen wir auch noch ausbauen, dass an möglichst vielen Stellen, wo man irgendwas mit einem Bild verdeutlichen kann. Da haben uns ja die Sketchnoter und das Sketchnoting-Team draufgebracht, da einfach mehr mit Bildern zu arbeiten, auch die Lernpfade zu visualisieren. Wer da noch Ideen hat, was man da noch machen kann, gerne auch an uns wenden. Und es funktioniert auch endlich die Kommentarfunktion in der Webversion wieder. Auf der Tabelle lernos.org, da ist ja in der ersten Spalte die Webversion, weil wir so grundsätzlich Web First als Paradigma haben. Sowas wie E-Book, PDF ist ja schon, ja, kann man machen, aber wenn man sich so austauschen will und auch die Kommentare der anderen sehen will, ist wahrscheinlich die Webversion so das Spannendste, wo auch unser Fokus drauf ist. Da gingen die Kommentare nicht, jetzt gehen sie wieder. Noch so ein paar Eindrücke, ihr seht jetzt hier diese Lernpfadübersicht, wo jetzt eben, wie ich gesagt habe, die konkreten Eigenschaften der Lernpfade draufstehen. Dann hier, das war mir ein Herzensprojekt, weiß nicht, wer das noch kennt, das ist aus dem uralten Getting Things Done Buch, der Getting Things Done Workflow. Und jetzt in dem neuen Workbook ist so eine ganz schreckliche Grafik drin, finde ich. Und ich habe die alte Grafik mal rausgenommen und habe die quasi in SVG neu gestaltet und auch auf Deutsch übersetzt, sodass man da eine Ausgangsbasis hat. Also wer dafür solche Projekte oder für Circle solche Grafiken braucht, das liegt jetzt auch im Repository drin. Könnt ihr auch an eure eigenen Farben anpassen, wenn ihr wollt. Na, und rechts sieht man mal den neuen Lernpfad von der Reihenfolge. Gehe jetzt nicht im Detail drauf ein. Folgt, wie gesagt, grob den 10 Moves aus dem Workbook. Genau, dann hatte ich, wen es interessiert, da packe ich auch im Nachgang noch den Link dazu, letztes Jahr schon mal so eine Session gemacht, wo ich dieses WOL Back to the Roots mal dargelegt habe, ne, diese ganzen alten Quellen, Jim McGee und so weiter, ne, wo ja WOL eigentlich so aus dieser Beobachtung gekommen ist, dass durch Digitalisierung die Wissensarbeit unsichtbar wird. Ne, jeder sitzt vorm Rechner und macht da was und was er oder sie eigentlich macht und was da rauskommt, was man dabei lernt, das ist eigentlich gar nicht mehr sichtbar. Und da kam eben dieses Konzept WOL. Erstmal Observable Work, O-Work als Hashtag und dann später eine Rating Your Work. Also nicht nur das Ergebnis sichtbar machen, sondern auch Geschichten dazu erzählen, Storytelling, Fuck-Up-Nights, Lessons Learned, all sowas. Und das versuchen wir jetzt mehr und mehr in den Lernpfad reinzubauen. Zum einen, weil ich glaube, weil es wichtig ist und auch um so klare Differenzierung auch zu den WOL-Circle-Guides zu haben. Da gibt es ja heute Abend den Podcast mit Sabine, 19:30 hier auf der Bühne. Da werden wir da auch im Detail noch ein bisschen drüber sprechen. Genau, das ist so ein Eindruck von dem LernOS Workplace-Grafik. Ist im Prinzip so drei Säulen, kennt ihr wahrscheinlich, Seek, Sense, Share. Das Seek, Sense, Share Modell und entlang dessen haben wir jetzt mal im ersten Schuss versucht, so typische Tools, die man verwendet, wie eine Suchmaschine oder Feedreader oder Podcatcher, dann so Sachen, wo ich mir Schlussfolgerungen draus ziehe, sowas wie digitales Notizbuch, mein eigenes Wiki und dann auch Sachen, wo ich teile, meine Webseite, das haben wir auch versucht durchgängig zu machen, immer intern, extern. Meine Webseite kann eine Seite sein im Intranet meiner Organisation, kann aber auch eine Webseite im Internet sein mit meinem eigenen Namen als Domain oder ein Blog oder ein Podcast oder ein Vlog oder File-Sharing-Dienste, dass man das so grob als Struktur hat und dann eben so ähnlich wie ihr das von dem Canvas gewohnt seid, mit Post-its daran arbeiten könnt und sagen könnt, okay, hier will ich mal im nächsten Sprint ausprobieren, einen Vlog auf Microsoft Stream zu starten zum Beispiel. Dafür ist das gedacht. Ist auch, sage ich auch dazu, als SVG-Grafik im Repo. Also wenn da jemand sagt, wir wollen es umbenennen oder bei uns heißt es anders oder so, habt ihr da die Quelldateien, wo ihr dann mit Inkscape oder Adobe Tools oder so euch das anpassen könnt. Genau, das ist so ein kleiner Eindruck von dem LernOS Flow in der Office 365 Edition, wo man jetzt sieht, dass neben allen Arbeitsschritten in dem Workflow sozusagen immer eine Idee auch dabei ist, welche Tools aus dem 365-Universum ich da jeweils nutzen könnte. Müsst ihr nicht so verstehen, dass das so zwingend ist. Es kann auch durchaus sein, ihr sagt, keine Ahnung, Taskmanagement mache ich jetzt lieber mit Word und habe dort eine Liste, dann macht ihr das mit Word. Also da gilt Individualisierung. Jeder macht es mit den Werkzeugen, wo er sich am wohlsten fühlt und auch am produktivsten ist. Genau, dann vielleicht nochmal ein bisschen gesprungen, LernOS für Organisationen. Da geht es ja im Kern quasi darum, Organisationen eine Handreichung zu geben, wie gehe ich denn das Thema an, eine lernende Organisation zu entwickeln. Ich habe mal reingenommen von Harold Yarchi, von dem auch das Seek, Sense, Share kommt, so diese Grundidee, da wo man 20. Jahrhundert vielleicht gesagt hat, ich arbeite hauptsächlich, nachdem ich meine Schule oder Hochschule abgeschlossen habe und ein, zwei Tage im Jahr gehe ich in ein Training und da lerne ich auch was und dann komme ich aber wieder zur Arbeit zurück. Da geht es jetzt eigentlich im Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts darum, zu sehen, dass immer mehr Teile der Arbeit auch lernend sind, weil ich was ausprobiere, weil ich was erforsche, weil ich einen Fehler mache, der nicht klappt, den muss ich korrigieren. Da geht es darum, wie ich das Gelernte an anderen übertrage und wie entwickle ich eine Organisation, die sozusagen dieses dauerhafte Arbeiten und Lernen in ihre DNA reinbringt. Darum geht es in dem LernOS für Organisationen Guide. Da ist auch so ein bisschen die Brücke zur Agilität. Auch wenn ich nicht alles toll finde, was von McKinsey kommt, das finde ich toll. Es gibt ein Paper, Agility, It Rhymes with Stability. Das ist auch so ein Anker zum Thema dieses Jahr, wo sie sagen, ich habe in der Organisation einen stabilen Backbone, wie sie das nennen. Also es gibt eine bestehende Organisationsstruktur, es gibt Governance-Strukturen wie Budgetprozesse, Strategieprozesse, es gibt Geschäftsprozesse. Anders als jetzt Holacracy oder solche Ansätze versuchen wir mit LernOS, da nicht dran zu gehen und zu sagen, ihr müsst das alles wegschmeißen und komplett neu bauen, sondern die Idee in dem McKinsey-Modell ist, dass sich sozusagen diese Methoden und Ansätze, wie lerne ich, wie so Apps auf diesen stabilen Backbone drauflegen. Ne? Also jeder kriegt ein Smartphone, ne? Und wer jetzt da was mitmacht, ob für mich GDD das Richtige ist oder ich Podcasten lernen will, das sind so wie die Apps, da installiert sich jeder das und richtet sich so ein, wie er es braucht. Also das ist so die grundsätzliche Denke dahinter. So ähnlich wie in dem LernOS für dich Leitfaden auch, sind da verschiedene Ansätze zusammengeflossen, die es schon gibt. Ne? Also wir versuchen ja immer nicht was Neues zu entwickeln, sondern so abgehangene Methoden und Frameworks, die sich in der Praxis bewährt hat, zusammenzubauen. Das sind jetzt das Dual Operating System von dem John Cotter, also im Prinzip organisationale Ambidextrie. Dann Open Space Agility vom Daniel, da hören wir ja nachher dann gleich noch was dazu. Dann die Koalition des Lernens, ne? Das ist so der Ansatz, wie operationalisiere ich jetzt die Leading Coalition von Cotter. Und das freut mich ganz besonders, dass jetzt auch so nach und nach die ISO-Standards in die Richtung gehen. Also ISO 30401 ist ein Standard für Wissensmanagement, ein internationaler. Und da hat man schon gesehen, dass in der ISO 9001 in der 2015er Version Kapitel zu Wissen der Organisation reinkommt und jetzt mit der ISO 30401 genau ein Wissensmanagement-Standard mit Fokus auf Leadership, auf Kultur, auf wie verankere ich das, wer ist eigentlich accountable und so weiter, kommt. Also da wollen wir schauen, dass einfach der LernOS für Organisation-Leitfaden, wenn ich dem folge, ich sozusagen automatisch auch ISO 30401 compliant bin. Da gibt es morgen eine Session, die machen wir als Crossover mit dem VHS-Camp, mit dem Karl zusammen. Also wen das näher interessiert, LernOS für Organisationen, dem empfehle ich die Session. Genau, Ali fragt, ob die Charts hinterher irgendwo liegen. Klar, die lade ich im Programm hoch. Also wenn ihr im Venueless auf Zeitplan klickt und dann zu der jeweiligen Session, da werden dann die Folien auch liegen. Genau, für die, die das nicht kennen, ich habe mal die Grafik noch rausgezogen. Dual Operating System, im Prinzip die Idee, Hierarchie und Netzwerk balanciert in der Organisation zu haben. Also so, was weiß ich habe ein Stablinie-System oder Matrix-Organisation links und gleichzeitig brauche ich aber Communities, Netzwerke, Marktplätze rechts. Und diese Koalition des Lernens ist sozusagen die Idee, dass das so eine Art Orchestrierungsgremium ist, ne? Gruppe typischerweise irgendwie 5 bis 15 Personen, die sozusagen dafür sorgt, dass die zwei Ebenen gut miteinander spielen und eben auch Themen adressieren, die für die lernende Organisation wichtig ist. Lest da mal rein im Leitfaden, da steht da schon einiges beschrieben dazu. Na, diese Koalition, wir haben gemerkt, in den letzten 2 Jahren, ich habe die Ute vorhin im Chat gesehen, haben wir in den Projekten immer mehr gearbeitet mit diesem Elefanten- und dem Blindenbild, ne, weil lernende Organisation ist sowas Typisches, ne, die HR vielleicht versteht vielleicht da Training drunter, IT versteht Tools drunter, die Organisationsentwicklung führt gerade Safe oder Less oder Agilität ein. Also das heißt, jeder hat so einen anderen Blick da drauf, ne, und das ist so der Versuch, über diese Koalition diese verschiedenen Blickwinkel zusammenzubringen und eine gemeinsame Idee zu entwickeln, was sozusagen der Nordstern lernende Organisation für mich als Organisation bedeutet und wie man gemeinsam sozusagen in diese Richtung gehen kann. Ja, Harald sagt zu Recht, Dual Operating System ist schwierig. Klar, Operating System impliziert immer technisches System, so Organisation als Maschine. Ja, davon wollen wir eigentlich weg. Wir haben ja auch mal damit gespielt, irgendwie das OS in LernOS mit Organisationssystem zu übersetzen, aber das versteht irgendwie einfach keiner. Also das ist schwierig. Aber da können wir gerne auch die 1,5 Tage jetzt diskutieren, was da die richtige Metaphorik ist. Genau, da wäre danach noch was dazu hören. Das ist jetzt quasi eins der Kernbilder aus dem LernOS für Organisationen. Da ist sozusagen Cotter verbaut auf der einen Seite. Ne? Hier oben diese Koalition von Cotter, die quasi die Ankopplung an die oberste Leitung hat. Ne? So Middle-Up-Down-Management von dem Nonaka, so dieses, die Gruppe von Leuten, die weiß, wo die, das Top-Management hin will, gleichzeitig aber auch weiß, was die, die Praxis, die Front braucht. Und Kotta sagt, daraus gilt es quasi eine große Chance abzuleiten, also irgendwie ein großes Thema, an das sich Wissen, Lernen, Umgang mit Wissen koppeln kann. Weil typischerweise, wenn man so einen Vorstand kommt und sagt, Wissen ist Lernen und Lernen ist wichtig, dann nicken die alle, klar, das ist irgendwie ein No-Brainer. Wenn man dann sagt, gut, dann bräuchte man mal hier eine Truppe mit 10 bis 15 Leuten und ein bisschen Budget und ein bisschen Bühne in der Organisation, da wird es dann meist schwierig. Deswegen koppelt man quasi das Thema Wissen und Lernen, diesen Nordstern-Lernen der Organisation, an andere Themen wie zum Beispiel Merger mit Firmen oder auch Office 365 Einführung war jetzt in den letzten Jahren ein großes Thema, wo man sagt, da koppelt man das dran und sagt, wie könnte ich jetzt durch Microsoft 365 mehr siloübergreifendes Lernen machen und dann landet man eben bei den Yammers und den SharePoints und so weiter. Na, und dann hier unten diese Kurve zeigt, dadurch soll sich sozusagen die Kotta's Army of Volunteers entwickeln, also nicht nur die typischen 20 Change Agents, sondern eine große Gruppe von Leuten, die in diese Richtung Nordstern zieht. Und das werden wir nachher bei Daniel hören, aber auch bei Miriam und Christian, na, über so eine Abfolge von Open Space Events, wo man die ganze Organisation einlädt, Experimente macht, ne, überlegt, was könnte man da noch brauchen, was kann man ausprobieren und dann genau in diesem OKR-Quartalstakt diese Experimente durchführt, reflektiert und in der Fläche ausweitet. Aber dazu hören wir später mehr. Genau, da sind auch noch ein paar Details drin zu, wie macht man eigentlich so, so Bewegungen. Ne? Das linke ist so ein Modell von der Graswurzelbewegung bis zur Bürokratisierung, also Formalisierung, wo man jetzt, das haben wir auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt, war ja eins der Vorbereitungswebkonferenzen, dieses Modell rechts von dem Scholl Krapf von Mikro in der Schweiz, wo man sagt, so dieses Kernteam plus COP, COI außenrum ist ein interessanter Ansatz, sowas zu entwickeln. Ist ja bei, was ich von Audi habe ich Leute gesehen, so C2.0 Kernteam oder auch Digital Together Champions bei den Siemens Healthineers, das sind eigentlich genauso Gedankenmodelle, nach denen das gebaut ist. Genau, dann so als letzte Folie die offenen Baustellen. Ich habe die State of the Union letztes Jahr durchgehört. Ne? Die LernOS für Teams hätte man eigentlich schon ein Stück weiter sein wollen. Da sind jetzt die ersten Piloten dazu im Herbst. Gibt es hoffentlich eine Version 0.1 von dem Leitfaden dann im Ende des Jahres oder Frühjahr 2022. Dann so ein bisschen Stellenmarkt. Ne? Wir könnten irgendwie Leute brauchen, die sich um Aufbau regionale Communities, Meetups kümmern. Da ist die Clemens und Florian Stieger, die Silvia, ne, wo es immer mal, haben immer schon mal gesprochen, aber so richtig haben wir das nie zum Fliegen gebracht. Das gleiche für den Circle Finder in Connect, gab es ja mal von Leonie, das tolle Tool im Netz, was jetzt glaube ich auch wohlseitig abgeschaltet ist, ne, und der in Connect, der Circle Finder ist so, also der ist noch nicht so toll, da könnte man besser werden. Für die Produktionskette automatische Übersetzung ist ein Thema. Also wie kriegt man da auf Knopfdruck Übersetzung eingeklinkt über DeepL API oder Office 365 API. Dann merken wir, dass immer mehr Inhalte quasi auch in Richtung SharePoint oder M365 Intranets ausgespielt werden. Da wäre spannend, ob sich jemand mal drum kümmert, dass so wie wir PDFs oder E-Books generieren, einfach auch ein fertiges OneNote-Template rausfällt aus der Produktionskette. Und da mal heute vom Ragnar Lightning Talk, wie kriege ich denn so Leitfäden und Lernpfade in Viva Learning geschossen, ne, was jetzt auch demnächst in den ersten Firmen aufschlagen wird. Ja, und auch da hat der Leonid nur noch ein, zwei andere sich mal gekümmert, diese Produktionskette in der Cloud. Also man braucht noch relativ viele Tools auf dem eigenen Rechner, um die Produktionskette anzuschmeißen. Da könnte man mit Docker-Container und so weiter das so automatisieren, dass wenn ich was in GitHub eingecheckt habe, diese Tools, diese Formate automatisch generiert werden. Also falls sich da irgendjemand angesprochen fühlt, gern uns ansprechen wiederum und dann können wir schauen, ob man da bis nächstes Jahr was gestemmt bekommt. Genau, dann schaue ich mal. Ich glaube, das waren auch so weitestens die Sachen. Genau, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Das so als kleine Intro. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, sprecht mich an. Ich bin jetzt die ganzen 1,5 Tage da. Und dann würde ich sagen, schaue ich mal in Richtung Bühne zurück. Ich habe jetzt nicht alles im Chat gelesen. Ja, ich kann. Ich, ja. Ich kann ein paar Punkte vom Chat mit rausbringen, Simon. Ja. Aber zuerst mal, ich habe vorher gesagt, wir werden eine ganz besondere Erfahrung machen. Karl-Heinz und ich haben eine besondere Erfahrung gerade gemacht. Wir haben deinen Vortrag vor dem Hintergrund des Meeresrauschens gehört. Und ich glaube, wir gewöhnen uns daran. So, das ist dieses New Normal, von dem alle sprechen. Das ist New Normal. Das ist prima. Ja. Es gibt zwei, drei Fragen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so an die vorderste Front der Leitfäden geht, aber wir haben ja auch ein paar Leute dabei, die immer wieder neu reinkommen, die sich interessieren mitzumachen, die das vielleicht bislang beobachtet haben. Und da geht ein Fragenkomplex darum, wer schreibt denn diese Leitfäden? Machst du das alles oder gibt es da noch andere Personen? Wie kann man dann auch feststellen, wer so an einem Thema arbeitet? Also wie ist das organisiert? Wie läuft die Community in diesem Umfeld? Ja. Ja, also die schreiben wir natürlich nicht alles selber, da hat man gar nicht Zeit. Bei uns ist das jetzt so ein typisches 20% Zeitprojekt, wo wir die Freitage immer dafür verwenden, um daran zu arbeiten. Und wir arbeiten hauptsächlich an den Core-Leitfäden, also Individuum, Team, Organisation. Dann gibt es noch so ein paar Kernmethoden, die wir selber entwickelt haben. Das Expert-Debriefing zum Beispiel, das schreiben wir. Es gibt ein paar Versuche, weitere zu schreiben. Ich spechte in Richtung Karl-Heinz. Wir haben mal angefangen, den Barcamp-Guide zu schreiben. Und bei mir liegen noch einige Aufgaben, um da eine Version 1.0 draus zu machen. Und alles andere kommt tatsächlich aus der Community. Also der Karl und das Team rund um den Sketch-Noting-Leitfaden mit der Katharina. Das ist eine Truppe mit 4, 5 Menschen, die sich darum kümmern. Die Piwi, die jetzt den Diversity-Leitfaden gemacht hat. Der Joachim, der den Achtsamkeitsleitfaden gemacht hat. Da gibt es auf Connect eine Seite, die heißt LernOS Ansprechpartnerinnen. Da versuche ich sozusagen eine Liste zu führen bei allen Aktivitäten, wo ich mitbekomme, da fängt jemand an zu schreiben oder schreibt schon. Und das ist eine Anlaufstelle, wo man da einen Überblick bekommt. Und wenn jemand sagt, ich will einen neuen Leitfaden schreiben, na, dann kann man auch in den Community Call, den wir monatlich jeden Freitag, ersten Freitag im Monat haben, und da mal fragen, ob es Mitstreiter gibt. Wo findet man denn die Leitfäden, beziehungsweise zu welchem Stand findet man denn die Leitfäden? Ja, die Leitfäden Version 1 oder kann man vorher schon drüber raufschauen, wie ist das organisiert? Genau, also wir machen es eigentlich immer so, in diesem Template ist beschrieben, dass wir sagen, so ein Team soll sich mal darauf einigen, worum der Leitfaden geht, wer die Zielgruppe ist, und dann eine Version 0.1 zu erzeugen. Das dann mal mit ein paar Circle zu testen, um auszuprobieren, um Feedback zu sammeln, ob das auch funktioniert, und frühestens dann eine Version 1.0 draus zu machen. Und alle Leitfäden, die in Version 1.0 da sind, mit Ausnahme des für Organisationen, der ist erst 0.7, findet man auf lernos.org. Da sind die alle verlinkt. Also die Tabelle, die ich vorhin gezeigt habe, da ist quasi für jeden Leitfaden eine Zeile. Und in den Spalten ist dann Webversion, PDF, Word, HTML und so weiter. Und da findet man das alles. Was darf man, eine andere Frage geben, das Thema, was darf man denn mit den Leitfäden anfangen? Du hattest erwähnt, man kann den Leitfaden zum Beispiel in dem MS Teams Umfeld, im Office 365 Umfeld anpassen auf die Tools. Ja. Darf man das? Darf man es auch auf sein Unternehmen anpassen? Wie ist die rechtliche Lage? Ja, also im Prinzip ist das wir haben das Modell mehr oder weniger übernommen, wie man es in der Open-Source-Entwicklung auch verwendet. Das heißt, wir haben die Leitfäden, oder es ist eine Bedingung, jeder LernOS-Leitfaden muss unter Creative Commons Lizenz Attribution stehen, also die offenste Creative Commons Lizenz. Das heißt, man kann die nehmen, man kann die anpassen, man kann die umschreiben, wenn jemand sagt, was weiß ich, Podcasting-Leitfaden. Bei uns gibt es die und die Tools nicht, oder zu dem Tool gibt es einen Link, wo man das Tool bestellen kann. Kann man das da reinschreiben? Ne? Man kann die komplett modifizieren. Deswegen auch Open-Source-Ansatz. Ne? Versuchen wir möglichst die Quellformate anzubieten. Also wir schreiben in Markdown, es gibt Word-Formate, HTML zu copy-pasten. Die Bilder sind alle auch in bearbeitbaren SVG-Formaten da. Genau, und damit kann ich tun, was ich will. Wir haben das haben wir uns von Google abgeguckt, auf LernOS selber ein Trademark draufgelegt, womit wir verhindern wollen, dass jemand Produkte anbietet, wo LernOS draufsteht, weil, wie der Ralf auch beim Audio-Barcamp gesagt hat, immer wenn Geld in der Community ins Spiel kommt, ist es schwierig, das führt oft zu Streit. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich nehme den Leitfaden und verkaufe den so 1:1 oder so, das wollen wir nicht. Das heißt, das ist so ähnlich wie ihr das vielleicht kennt bei dem Chrome-Browser. Ne? Google gibt viel von seinem Source-Code frei in dem Chromium-Projekt und nennt ihren eigenen Browser aber Chrome. Also wir bieten auch nichts an, wo LernOS oben drauf steht. Und Microsoft nimmt die gleiche Quelle und nennt es Edge. Ne? So kann man sich das vorstellen. Hast du Wunschthemen, wo du ja, denkst, das macht jetzt durchaus Sinn, dass sich vielleicht mal jetzt neben dem Kernteam auch noch andere Personen drum kümmern? Wenn jemand mitmachen möchte, dass vielleicht einfach die ein oder andere Idee bekommt? Du meinst Wunschthemen für Leitfäden jetzt? Für Leitfäden, ja, wo du sagst, würde ich gern machen, aber ich pack's nicht. Wenn es jemand anders macht, prima. Also ich bin jetzt schon gespannt auf den Leadership-Leitfaden. Ne? Das ist so die Idee, jeder, der das erste Mal Führungskraft wird, da wird Marianne und das Team, Felix, was dazu erzählen, ne? Weil das oft so der Knackpunkt ist. Ne? Wie kriege ich die Führungskräfte an die Hand genommen und in die neue Welt geführt? Ne? Das heißt, das sind so typische Sachen, die dann an den Organisationsleitfaden anknüpfen, wo man dann sagen kann, okay, wie führe ich das denn jetzt in der Führungskräfteentwicklung ein beispielsweise? Ne? Und ansonsten versuchen wir jetzt wirklich in den nächsten 1,5 Jahren die 3 Kernleitfäden auf eine sinnvolle Version zu bringen und dann zu gucken, was für Themen es noch gibt. Im Moment haben wir eher zu viele Themen, die alle nicht fertig werden dann, als dass es uns an Themen mangelt. Okay. Also soweit ich sehe, waren das die Fragen, Karl-Heinz? Hast du noch einen Punkt mitgenommen? Nee, waren die wesentlichen Fragen. Der Rest hat sich schon selbst geklärt. Da gab es so ein paar Fragen, die haben andere beantwortet. Ja, sehe ich gerade. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Okay. So soll der Chat sein. Genau. Prima. Dann vielen Dank, Simon. Super. Danke euch. Okay. Ja. Now we switch to English. We have now Daniel Messick. Daniel, would you join to our island? Hello. Where are you now? Your mic is muted, still muted. I am reaching you from my undisclosed location in North Guilford, Connecticut, USA, about halfway between New York and Boston. Okay. So we are happy to have you here. Daniel, you are a management consulting, an author, a community organizer, but your name is very close connected to open space agility. And that's your topic for today, open space agility for learning organization development. I give you the floor on our island, and we will again watch and look at the chat if there are questions, and later on summarize the questions for you. Very nice. And how much time do I have altogether? 20 minutes. 30 minutes. Okay. 20. 20 minutes. So 20 minutes. Okay. So, welcome. Thank you, everyone. It's my pleasure to be with you. And 20 minutes isn't a long time to bring up, some fairly interesting topics. So I want to discuss open space agility, which is an invited approach for building engagement in organizational change programs. And what I want to do to sort of frame this is emphasize the fact that it's invitational. So I want to kind of do that work first with you, and then we'll get into open space agility, okay? So here's the first thing, right? Disengaged people don't learn. If you want a learning organization, you're going to need engaged people. I've never seen a high-performing team that wasn't engaged. Have you? I haven't seen it. I've only seen engaged teams perform at a very high level. Okay. So the second thing is, in organizational change, engagement is essential. If people don't engage in the change, you have no shot at that change actually sticking. Okay. Now, around the world, we have these agile transformations, but there's never any discussion about engaging the people or how to engage the people. So the hypothesis is that engagement of employees in the change is a critical success factor in your transformation program. If you do not engage the employees in the change, there's not going to be any change. Okay, that's the idea. Okay, so how are we going to engage people? Well, one of the ways you can engage people is by putting them on a decision. So when people make decisions, they tend to think very deeply about this, and they tend to engage and they pay attention. So decisions turn out to be very engaging. Okay, so what are we doing about that? Now, every invitation creates a decision. So by definition, invitations are engaging. especially invitations from organizational leaders. So imagine a world where the organizational leaders invite you to be part of the story of the change, or even be an author in the emerging story of the change. This is the way to engage people. This is the way to reduce their fears, to increase their engagement, to reduce anxieties and increase participation. It's all done through this inviting idea. Okay. Now, everyone needs a sense of control and a sense of progress and a sense of belonging. So what I'm about to show you, open space agility, actually generates these perceived senses, these feelings of control, progress, and belonging, okay? Because that's what makes people feel good. If you think of a time when you've been depressed, you probably had a low sense of control. So if you want to depress your whole organization, well, just deliver a low sense of control and people will feel not so well about working in your company, okay? But if you deliver these things, the senses of control, progress, and belonging, which are essential to well-being, then you're going to really have something, okay? So every good invitation has these elements. It has a clear goal, like what's in it for the person. It has a clear set of rules or constraints or guardrails, right? Like what time it starts, what time it ends, what the rules are. And then there's a way to track feedback. So I can get progress tracking or feedback when I play a good game. And then opt-in participation. So goals, rules, feedback, and opt-in participation. Those are the elements of a great invitation. Okay. So now I want to introduce you to something called open space technology. Now, this is a timeline. This is a timeline. to figure out how to hold this here. This is a timeline, and the time's going this way. Okay. And we start with a big circle, and then we break into small groups, like at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. There's three things to do at each time slot. This is the marketplace up here. This is 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. This is where people put their sessions. In the beginning of the event, there's paper in the center of the circle. A facilitator welcomes everyone. And then we actually put the sessions up on the wall. So there's a blank agenda initially. And then at any given time, like 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, there's three different things that you could be doing. If this session doesn't grab you, you can go to the next one and the next one. Okay. So that's the idea. You go to one of these three sessions inside this time slot. When you're done, after you move through time, we have a closing circle, okay, a closing circle. And then out of the event comes this book of proceedings, which is actually the basis for action and decision making. So this is the open space timeline. You can see we converge, and then we diverge, and then we converge again. Can everyone see that? So that's the idea with open space. Now, is it possible for me to share a video? Is that actually doable on this platform? Okay, well, I won't do that then. So anyway, here's open space agility, or here's open space itself. This is a one-day meeting, and this is open space agility. Okay, open space agility basically is two open space events separated by 45 to 90 days. And in between, we do experiments, we do iterations, we have adaptation, and we have inspection, okay? So it's very simple. We have a 45 to 90-day period of learning as we go through the change, and then it's punctuated by open space. So open space starts the process and ends the process. This is a prospective, and then this is a look back and a look forward. So it's a retrospective and a prospective at the same time. Okay. So open space agility actually gives everyone a way to actually reduce their anxiety, because we're going to generate a lot of anxiety, fear, and discomfort when we bring on change. So we bracket that in 45 to 90 day waves of change that we call chapters. And then these things become you know, a way to gradually bring change to the organization. Okay. So let's see. I want to share my screen. Let's see. What screen can I share? It doesn't say. Let's take a peek here. Select window or screen. Okay, that's pretty good. So far, so good. Here's the diagrams. Okay, good. So let's allow that. So this shows open space agility in a little bit more formal way, right? It starts with an open space event. It goes 45 to 90 days when we do some changes. We iterate on that in 45 to 90 days. We do experiments, and then we inspect those experiments, and then we adapt in the second open space meeting. So the second open space meeting, which is like 45 to 90 days away, looks back and looks forward. So what we do is we punctuate the changes we're making in iterations that begin and end in open space. And again, open space looks like this. And this is the timeline that I held up earlier. So we do some preparation, and then we have the big day. We meet in a circle, we break into small groups and diverge, and then we converge again. And then a book of proceedings comes out. So this entire process happens every 45 to 90 days. And the key is that it's an invited process. It is not compelled. Okay, so the idea here is that we are going to invite people into some organizational learning as a group, authorized and led by executive leaders who create the proper boundaries and constraints. So those of you who know something about complexity science already know that self-management and self-organization occurs when there's enabling constraints. In the absence of constraints, there's going to be chaos. So this invitation thing is not all or nothing. We're going to weave in or mix in invitations with those leadership actions like delegations and definitions. So leaders will absolutely define direction. Leaders will express that and communicate it. Say the direction is in the direction of improvement. That will be clearly expressed by the executive leadership team. Next thing is a set of constraints that we're going to operate from. What's in and what's out? What are the guardrails, right? Those things are clearly defined, clearly communicated. And then we open up some space for people to actually be able to function as agents. Not a whole wide open space, but just enough for them to actually be able to make some decisions that affect their work. Why do we want to do this? Because we know that decisions are fundamentally engaging, okay? So people need to be deciding something about their work. So all of this is incredibly nuanced. What I'd like to do now is point out one more thing, and that's that delegations are going to take less rigor than invitations. So we're going to invite people into open space. We're going to create a bracketed 90-day period of learning that's going to give people some comfort and calm them down so they don't have so much fear. And then we're going to move on some experiments that will allow us progress forward. Okay. So I want to share another screen here. And now that I know how to share the screen, I can go and choose which screen to share. And let's see. Which one is this? Okay, I think I'm getting there. I don't really see the thing I'm looking for here, but I can try it. Can you see this wheel? Yeah, can you see that wheel right there? Okay, good. So these are a set of patterns, okay? Leadership invitation is the keystone pattern, but to do good leadership invitations, in other words, to do open space agility, the leaders are going to have to be skilled in clarity of authorization, making explicit agreements, managing boundaries well, understanding whole group process that builds common knowledge, and taking an empirical learn by doing approach. Okay, so all leadership invitation is a keystone pattern that supports open space agility and, in fact, open space technology. And then all seven of these other ones support the leadership invitation pattern. This results in open business agility. Now, a lot of organizations are interested in scaling agility beyond software. None of that's going to be possible without engaging people. None of it is going to be possible without engaging people. So if there's one thing I want to leave you with, it's how will we actually engage the people in the process of transformational change and organizational learning? It has something to do with human agency, and it has something to do with allowing and opening space for local decision making that affects the work of, say, a team or a department. In other words, less top-down mandate, more bottom-up participation in decisions at the local level, subject to a clearly defined direction and clearly defined constraints by the leadership team. So that's really what I want you to know. Unengaged people don't learn anything at all. In fact, unengaged people are checked out. They are disengaged. Decisions are fundamentally engaging, and invitations create decisions, okay? So open space is an invited meeting. Nobody has to go to it. Of course, everyone's going to go. Why? Because they want to be seen. They were invited by the big boss, and they're going to be going. They might not be engaged when they go, but they're going to go. But when they show up in open space, that's when the magic happens, because everyone is a free agent in open space. So this is why open space agility is built upon open space technology, the meeting format. I will send the organizers, Simon and the others, a set of links, links to resources, links to web pages, links to PDFs that you can use to explore this. And I'm also offering discounts on related classes that can help enable massive amounts of employee engagement and much success in your efforts around a transformational change in organizational learning. So with that, what I'd like to do is open it up for a question or two, because it looks like we have about 5 minutes left. Is that correct? Yes, five to 10 minutes we have. Thank you very much for your presentation, and it was very focused and very clear. Thank you. There's a discussion in the chat about disengagement, the role of disengagement, and whether the act of disengagement is also an invitation. Yeah, it's an invitation to leave me alone. When I disengage, okay. That's an invitation to leave me alone. Yeah. I want to tell you, can I tell you a story about how I ended up in this spot about inviting and engagement and human agency and organizational change? I'd like to tell the story about how I wound up here. Can I do that? Yeah, of course. Okay. So in 2012, I thought I was doing some of the best work of my life. I was coaching 7 or 8 teams in one company. I had been there for a month. I was supposed to be there for 3 months. And about a month and a half in, I thought everything was going just great. I had been brought in by a sponsor. We thought that 2 or 3 months would be good if I came in 2 or 3 days a week. And I was doing my thing, coaching software agility in this company with 7 or 8 teams. And I went out to lunch one day, a month and a half into the engagement. And I came back and I was washing my hands in the men's room, getting ready for the second half of my day. Okay. And a software engineer, a tech lead, an architect named Anatoly came into the bathroom. The bathroom was empty. It was just me. I'm looking in the mirror. I'm washing my hands. This guy comes in and I say hello to him. And he's a Russian guy. So he had a thick Russian accent. I say, Anatoly, how's it going? And he goes, oh, he says, you want to know how it's going with me? I'm like, yes, please. How are you? And he goes just like this. Agile sucks and so do you. Just like that. And I turned the water off and I looked at him and I said, why? He goes, nobody cares what I think. I have some good ideas, but I'm not going to share them with anybody now because I'm so disgusted that nobody's asking me. Okay. And here's what I think. I think Agile is He actually said, I think Agile's bullshit, and so are you. And then he balled up his paper towel onto a ball, and he flung it into the trash, and he said, so have a nice day, Daniel. Goodbye. And he walked out. And I realized then that I was party to the forcing of change. We had never really solicited feedback from the people affected. And that caused me to examine myself and my work. And since that day, I've been involved in bringing human agency into the act of change. And we have some great results. When I send you some video links that you can send to the participants here, I think they'll be very interested in what these executives have to say about invitation-based change. Because it's definitely the way to build up a learning organization. Really great story. Thank you very much for sharing it. Yeah, you're welcome. Sorry about the profanity there. there's another question from the chat. You mentioned that you have coached several teams and you work in a corporate context. Sure. Have you ever seen examples or have your own activities to bring this up from the corporate space to the whole society? Let's make an example. We have now under this COVID pandemic, we have a lot of trouble with education, for example. Could you imagine that we can solve these problems to define the future, to change the things also on a societal level? Wow, what a great question that is. So let's talk about the society for a minute, right? And the civilization, right? Because it's really the civilization of Earth at this point, right? We're all connected through media and digital. You know, the Earth is shrinking. So it's one big civilization. What's going on in the civilization right now of Earth? What's going on is there's a fundamental tension between the centralization of decision-making authority and the decentralization of decision-making authority. So, for example, we see centralization in the COVID policies worldwide. Yeah. Wear a mask, be 6 feet away, you know, if you're not vaccinated, you know, stay away from people, all this kind of stuff. On the other hand, we're seeing the sudden rise of cryptocurrency, which is a complete decentralization of decision-making authority. So tokens like Bitcoin and other crypto are fundamentally eliminating centralized authority and making the world even more peer-to-peer than ever. So there's a fundamental tension between the centralization and decentralization of decision-making authority. This is especially true in organizations as well. And you saw what I said about how leaders name and define boundaries, constraints, and direction. That's a centralized decision, right? And then we decentralize the rest, leaving enough agency for people to do their thing. So here's what Harrison Owen says. All systems are open. There's no such thing as a closed system. Everything affects everything else. And the world itself is fundamentally self-organizing. So there's really no management to do at all. And we see this in open space. So what we need to do is manage the tension between the centralization and decentralization of authority. I don't have an easy answer for the question about how do we, you know, scale this to the level of civilization, but I know it has something to do with decision rights. So I'd like your participants here to think about decision rights, how it triggers human agency, focus, concentration, engagement, agency, and how important it is to have some control over your own work and your own life. You know, a lot of people around the world are pushing back on the mask mandates and they're pushing back on the freedom restrictions. You know, the number one thing you can do to persuade someone, you know what the best thing you could actually offer them as an option? You present what it is you'd like them to consider, and then you say to them, but you're free and it's your choice. It's up to you. There's a mound of scientific data that supports this, what I just said. It's when people are pushed around that they push back. So, you know, maybe scaling has something to do with issuing some invitations and increasing the level of human agency. The last thing I want to say about this is we're all complexity science people, right? We're systems thinkers here. We all know that complexity science says that when you are in complexity or at the edge of chaos, as we are now at the level of civilization, centralized planning is the exact wrong thing to be doing. You need to broaden and release and relax the constraints around human agency when there's chaos or near chaos. Okay, so there's some things to think about that I hope the audience, the participants, the attendees here will think about after my talk. Okay, thank you very much. So the final question now, the participants of the LearnOS convention have different backgrounds. They come from change management, from knowledge management, from training, from education, and you manage the important role of the leaders, but also the important role of all participants. Can this done be on a green meadow, or are there competences necessary that a process runs smoothly and bring up very good results, fruitful results? How can you train this? Yes. Remember this? Yeah. Leaders need to understand this formula. A good invitation has a clear goal, clear rules, a clear way to track feedback and progress and opt-in participation. Okay, those are those four bullets are the four essential aspects of a good invitation and also a good game. So as I said earlier, leaders have to exercise more rigor with invitations than they do with delegations. Mm-hmm. Why? Because with delegations, you have to do it. But with invitations, you don't. So you can opt out of my invitation if it's poorly structured or you don't understand it. So that requires more rigor. And I think I showed you this diagram here where we discussed these seven other competency areas, okay? Explicit agreements, boundary management, whole group process that generates common knowledge, okay? Empirical approach, interaction protocols, and clarity of authorization. All of those things are necessary to support leadership invitations, okay? So that's the place that people need to go. So if you go to the website, openleadershipnetwork.com, or you just go to my website here, danielmezick.com, and that'll get you there. That'll get you to this diagram, and there's some essays and other information there that everyone can use to get better at creating a self-managed, self-organized learning organization. Okay, thank you very much, Daniel. And you will send us some links and with the video and also ways how you can support people who want to go this way. So thank you very much. It was You're a great pleasure welcome, to have you here. Sir. Thank you. Thank you much. Okay, yeah. Bye. Bye. Bye. So, Karl-Heinz. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Pause. Wir haben Pause. Na, bis. Wir haben es exakt geschafft, 15.10 Uhr. Steht mein Plan dran, Moderationsplan. Und ja, 15.45 Uhr geht es weiter. Jeder kann jetzt mal ein bisschen das Gehörte verdauen, die Links suchen, ja, auf die Webseite gehen, sie was holen. Also wir machen weiter. Genau. 15.45 Uhr. Genau. Und vertretet euch ein bisschen die Beine, so einen ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, ist ja nicht so gut. Deshalb ein bisschen Bewegung tut ganz gut. Machen wir jetzt auch. Also. Okay, wir gehen schwimmen. Okay. Tschüss. Tschüss. Halbe Minute noch. Wenn die Uhr stimmt. So, ich hoffe, ihr habt alle eine interessante Pause gehabt, konntet euch ein bisschen die Beine vertreten und seid schon wieder fit für den nächsten spannenden Beitrag. Der kommt von Christian Kaiser. Und Christian Kaiser stellt uns jetzt ein Thema vor, das er betitelt hat, Datev lernt, ein Transformationsdesign auf Basis experimenteller Erfahrung. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich eine lernende Organisation kenne, ich würde sofort sagen, die Datev ist es. Und deshalb, Christian, wir sind sehr gespannt auf euer Beispiel. Oh, Karl-Heinz, vielen, vielen Dank für diese Ouvertüre, dass du mir sagst, dass DATEV eine lernende Organisation ist. Das fühlt sich ganz gut an. Und ihr müsst jetzt ein bisschen aushalten, dass ich nach dem Impuls von Daniel Messiek schon sehr berührt bin. Ich bin Simon Dückert sehr, sehr dankbar, dass er es möglich gemacht hat, dass den Mann, den ich bislang nur aus Videos kannte und aus seinem Buch, dass ich dem jetzt 20 Minuten zuhöre, weil inzwischen seine Idee des Open Space Agility ist ein dickes Element dieses Transformationsdesign der DATEV geworden ist. Und Simon hat gemeint, ich soll in den 15 Minuten erzählen, wie es dazu kam, was sind die Rahmenbedingungen, und ich soll dabei auch würdigend sagen, dass das ganz viel mit LernOS zu tun hat. Und dem komme ich wahnsinnig gern nahe. Erstens hilft mir Simon beim Teilen der Folien, weil da mein Mac irgendwie mit den Punkten nicht zurechtkam. Und ich gebe zu, dass ich glaube, 2 Jahre, nachdem wir begonnen haben, hat mir irgendwann Simon Dückert sein LernOS-Leitfaden für Organisationen zum Lesen gegeben. Ich glaube, 06 war die Version, die ich gelesen habe. Und ich war dann schon mehr als baff erstaunt, dass es schlauer gewesen wäre, bevor wir angefangen haben, mit dem Thema zu arbeiten, dass ich diesen Leitfaden lese, weil interessanterweise haben wir auf ganz, ganz ähnliche Art und Weise das so gestaltet, wie das in dem Leitfaden jetzt steht. Und das versuche ich euch jetzt ein bisschen zu erzählen. Und wie es dazu kam, ist die Idee in den verbleibenden 13 Minuten. Ich bin Christian Kaiser, bin schon seit 25 Jahren bei der DATEV. Ich kann nichts anderes. Ich habe da angefangen zu arbeiten. In der Weiterbildung bin Pädagoge gelernt und habe verschiedene Sachen im Unternehmen gemacht und war 2018 im Außendienst. Und dann kam meine jetzige Chefin Julia Bangert auf die Idee, ein organisationales Experiment zu starten. Und da habe ich gar keine Autorenschaft dran. Irgendein Kollege hatte die super Idee. Wir fangen an, eine Softwareeinheit in der DATEV aufzubauen. Da gibt es ja schon ein paar Softwareentwickler, aber wir fangen an 2018, Ziel 100 Leute, und die arbeiten als Software-Truppe so, wie man im Jahr 2018 arbeiten würde, wenn man eine Softwareunternehmung aufbaut. Crossfunktional, selbstorganisiert, agil, mit dem Ziel, dass wir schneller und flexibler auf Marktveränderungen reagieren zu können. Und es war klar, dass das als Experiment passiert, und dann hatte man die Idee, na, das sollte man kommunikativ begleiten. Und so bin ich 2018 wieder in die Zentrale zurückgekommen. Was ich jetzt erzähle, ist so ein bisschen dran angebunden. Und wie Daniel das sagte, es ist ein komplexes System. Und auch so eine Organisation mit 8.300 Menschen, die Software für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer macht, falls uns jemand nicht kennt, in Nürnberg, macht es schon seit 5 Jahrzehnten recht erfolgreich. Und was ich euch jetzt zeige, ist ein Change and Transition Framework. Und das gab es nicht 2018. Das ist rückblickend entstanden, als wir uns mit Beratern überlegt haben, beschreib mal, was wir tun, und mach daraus uns ein Konzept, dass es auch übertragbar ist auf andere Experimente. Und ihr müsst lesen, links oben, es gibt ein Problemmuster, Lösungsansatz. Wir können nicht flexibel genug auf Veränderungen reagieren. Und dann hat man überlegt, ich mache eine Intervention, ich mache ein Minimal Viable Change, ich probiere es mal mit einer Einheit von 70 bis 100 Leuten. Und macht es ganz konkret. Da gab es im Januar oder im Frühjahr gab es die Entscheidung. Ich glaube, Mai, Juni war die Vorstandsentscheidung. Und im Oktober hat das erste Team schon gearbeitet. Wer die normalen Prozesse in unserer Organisation kennt, weiß, dass das ein relativ zügiger Prozess war. Und die fangen direkt an zu arbeiten. Und zwar alle 3 Monate einen neuen Auftrag aus dem Haus. Wie ein internes Softwarehaus. Und alle 3 Monate ein neues Thema. Und in dem Konzept stand ein Corporate Learning Coach als Idee mit drin. In dem Konzept stand drin, dass sie selbst organisiert sind. Keine Führungskräfte, die im System arbeiten. Empowerment-Team, zu dem ich mich zählte, die von außen am System arbeiten, aber nicht direkt sagen, wie die Projekte gehen. Und dann gibt es eine Reflexion. Ganz viel Kommunikation, vor allem auch mit dem Gesamtsystem, wird mal beobachtet, was rauskommt. Und als wir das ein Jahr lang gemacht haben, haben wir daraus praktisch dieses Framework entwickelt. Und neben diesem Framework, wo ganz viel, wie ihr schon merkt, Kommunikation geht, und deswegen haben wir das auch benannt, Change and Transition, so ein bisschen als Idee, dass die Transformation aus 2 Teilen geht. Es ist ein Veränderungsimpuls, diese Intervention, aber dann auch eine Transition, dass wir diese Veränderung dauerhaft in der Organisation leben lässt. Und wir haben uns ein Verständnis aufgebaut. Auch nicht von vorne weg, sondern aus der Überzeugung der Erfahrung raus. Und seht mal, Pull-Prinzip, Daniel Messick würde Invitation dazu nennen. Wir arbeiten nur noch mit Menschen, die sich eingeladen fühlen. Auch in dem Cross-Solution Center, so hieß das Experiment, haben nur Menschen gearbeitet, die freiwillig diesen 3-Monats-Rhythmus angenommen haben. Alle Empowerment-Team-Mitglieder wurden nicht dazu überzeugt, sondern eingeladen und haben Ja gesagt. Und wir, ich habe das Glück, seit 3 Jahren nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die freiwillig sagen, dazu habe ich Lust. Invite and decide. Ich wusste das noch nicht von Daniel Messick, aber es passt so gut. Oliver Gürtler von Microsoft hat auf einer Führungskräfteveranstaltung für die Softwareentwickler davon gesprochen, dass seine Aufgabe als Führungskraft ist, konstant überzukommunizieren. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass das mir ohnehin wahnsinnig nahe liegt. Und so war es leicht zu sagen, diese Kommunikation über die Erfahrungen und das, was man sagen will, in allen Kanälen, immer wieder, auch daraus Streit zu erzeugen, ist eine Idee. Und wer weiß, dass wir als Organisation sehr vorsichtig sind. Wir haben eine genossenschaftliche Struktur, wir haben 40.000 Mitglieder, die gilt zu überzeugen. Unser Vorstand ist viel in Dialog mit diesen Mitgliedern und Kommunikation war jetzt nicht jedermanns Sache. Deswegen haben viele geschwiegen, weil es ja welche gab, die wussten, was zu sagen gibt. Und das ist ein Risiko in einer crossfunktionalen, vernetzten Organisation. Da sollten möglichst viele viel sagen, damit man viel lernen kann. Deswegen der Appell, konstante Überkommunikation. Und wir brauchen Dialogräume, damit dieser Dialog und auch der Streit darüber Platz hat. Und so wie ich beschlossen habe, nach einer Veranstaltung das konstantes Überkommunizieren zu nennen, so ist die Hoffnung, dass ganz viele Menschen aus den Dialogräumen rausgehen und reflektierte Entscheidungen treffen. Aber nicht dort konkret was erarbeiten, sondern sich anregen lassen und die Arbeiten zu überprüfen. Und aus diesem Arbeiten raus kommt es zu Prinzipien. Und wer ein bisschen die agile Vorgehensweise kennt, der wird merken, dass das doch bekannt vorkommt. Da gab es ein Plakat bei einem unserer agilen Online-Teams und da standen diese Sprüche drauf. Treat people as adult. Und genau dafür braucht sie transparente Kommunikation mit allen Beteiligten. Delivery every sprint. Veränderungen so klein machen, dass man sie auch erlebt, dass die Veränderung spürbar ist. Nicht lange Pläne, die dann irgendwann ohnehin nicht so Realität werden, sondern kleine Veränderungsimpulse geben und die auch spürbar machen. Und wenn es keine Veränderung spürbar ist, dann ist es gar kein Change, ist meine Überzeugung. Und dann aus Lean kommen, Inspect and Adapt, reflektieren, lernen, anpassen. Und das nennen wir dann schick Organizational Prototyping. Veränderung und Transition als Experiment. So oder so ähnlich war das 2019, als ich den LernOS-Leitfaden für Organisationen gelesen habe. Und da merkt er schon, wie viele Parallelen das hat. Und wir haben dann Plattformen für organisationales Lernen, so nennen wir das, entwickelt. Und das ist eine vollkommen willkürlich, viel zu kleine Auswahl von Elementen. Da fehlen ganz viele Veranstaltungen. Ich weiß, dass die Simone Wanken heute da ist. Der Learners Rocket Day, der Welcome Day. Es gibt ein Coding Festival für Softwareentwickler. Das ist also eine vollkommen willkürliche Auswahl von kleinen. Aber ihr seht ein paar Punkte, die mir wichtig sind. Betriebsversammlungen gibt es schon seit 25 Jahren. Die sind aber auch eine Plattform organisationalen Lernens. Da kommen Menschen und hören zum Beispiel der Vorständin von mir zu und da gibt es Möglichkeiten, Signale zu senden. Und dies mit diesem Social Media, was nicht mehr weggeht. Crossfunktional, vernetzt, offen zu kommunizieren, alle zu erreichen, sind Aspekte. Wir haben Gott sei Dank durch die agile Transition eine Kultur der Community of Practice in unserem Unternehmen und wir haben die aufgegriffen und zum Beispiel eine für Change and Transition gegründet. Und da treffen sich inzwischen wöchentlich zu einem Stunden-Mini-Barcamp Kolleginnen und Kollegen, die sich an den Themen interessieren. Und wir haben angeregt aus sehr, sehr positiven Barcamp-Erfahrungen und angeregt von dem Pathfinder-Festival von Intrinsify in Berlin ein Dativ Digicamp erfunden. Da habe ich zum Beispiel den Karl-Heinz Papek kennengelernt. Ein kuratiertes Format, wo wir Menschen einladen, und zwar alle im Unternehmen, 2 Tage Sessions zu besuchen. Die Sessions sind kuratiert, so ähnlich wie heute, wisst ihr auch, worauf ihr euch anlasst. Und wir laden dazu auch 15-20% externe Teilnehmer ein, über eine offene Schnittstelle. War ganz ungewöhnlich für unsere Organisation. 14. oder 15. Juli, herzliche Einladung. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr uns begleitet. Ein Dativ Co-Creation Camp haben wir erfunden für Trainer und Berater, weil diese Veränderungen nicht nur für uns herausfordernd sind, sondern auch für die Menschen, die uns beratend helfen. Und um diese Herausforderung greifbar zu machen, haben wir ein Open Space Barcamp, das ist dann wirklich ein Open Space Barcamp gegründet, dieses Jahr am 19.11., wo wir den Transformationsprozess ein bisschen wie die Reflexion anschauen. Im Eingangsfilm hatte Simon Dückert eines der Grafikelemente davon gebildet. Da war auch LernOS ein Thema. Und ihr seht auf den Kacheln Open Space Dativ. Ich glaube, es war 2018. Da hat ein Kollege, Matthias Bullig, uns eingeladen, wir sollten Open Space Beta von Silke Herrmann und Nies Pfleging angucken. Da waren wir bei einer Ausbildung in Mainz und die haben auch gesagt, sie basiert auf Open Space Agility von Daniel Messeck und wir haben das angeguckt und haben dann gedacht, puh, wie bringen wir dazu, dass unsere Geschäftsleitung alle Kolleginnen und Kollegen im Haus einlädt? Und dann haben wir gedacht, die 60 Tage Vorbereitungszeit, die in dem Konzept waren, das schaffen wir nicht. Wir haben 360 Tage daraus gemacht und haben mit vielen dieser Dialogformate auch den Dialog ein wenig geübt. Und dann waren wir wild entschlossen, März 2020, das Barcamp Open Space Meeting 1 war geplant und dann kam so ein Virus. Und ich habe ehrlich im März gedacht, mir fällt jetzt alles zusammen, weil meine Vorstellung, dass man online mit vielen hundert Kollegen ein Barcamp macht, war beschränkt. Da hat dann Simon Dückert sehr viel Entwicklungshilfe geleistet und hat uns gezeigt, das geht, man kann das tun. Und dann hat es ein bisschen gedauert und im Juni haben wir es uns zugetraut. Und so oft habe ich dieses Jahr schon gesagt, Open Space Dativ ist ein Prozess, in dem die Beteiligten dezentral, selbstgesteuert und vernetzt gemeinsam Probleme diskutieren und in Experimenten an Lösungen arbeiten. Dazu laden wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Und wer dem Daniel zugehört hat oder wer sein Open Space Agility Handbuch gelesen hat, an dem die Miriam Sasse auch mitgeschrieben hat, der weiß, dass wir es genauso machen. Es ist sein Plan umgesetzt. Wir versuchen, ein Problem zu definieren, haben das definiert, laden alle ein, machen ein Open Space Meeting 1, einmal schlafen, dann überlegen, was gibt es für Themen aus dem ersten Tag, woraus man Experimente machen soll? Es bilden sich Experimentteams, die 3 Monate experimentieren und nach 3 Monaten wieder fragen. Und wenn ihr das jetzt guckt, warum sage ich das ein Transformationsdesign? Schaut mal diesen Jahresplan an. Daraus ist jetzt dieser Jahresplan entstanden. Wir kombinieren den Open Space Dativ, haben dieses Jahr im Januar begonnen, der war im Mai abgeschlossen. 13 tolle Experimente, darunter zum Beispiel die Organisationsentwicklung von HR. Oder aber auch so kleinere Themen wie ein LernOS-Lernpfad für dich. Wir vernetzen Kunden und Partner. Also unterschiedliche Themen. Und am DigiCamp wird immer wieder so ein Experiment sichtbar. Und ich bin hoch motiviert. Wir laufen gerade in die Problemdefinition für den Start im September. Und ich kann sagen, invite, decide and engage funktioniert. Es funktioniert. Fairerweise muss man sagen, wir sind 8.300. Diesen Prozess waren 150 Kollegen dabei. Da ist also noch viel Luft nach oben, lieber Karl-Heinz, dass das eine gesamte lernende Organisation wird. Aber gestern hat mein CEO einen Artikel veröffentlicht, wo er selber sagt, wir sind eine lernende Organisation. Das ist in unserer guten alten Organisation ein ganz hilfreicher Move. Wenn der CEO was sagt, dann mag der ein oder andere Kollege und Kollegin, die vielleicht noch zweifeln, ob das ein sinnvoller Punkt ist, die Organisationsentwicklung an Open Space Barcamps zu binden, vielleicht seine Zweifel ablegen. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen, weil ich fest dran glaube, an die Idee, dass Engagement so entstehen kann. Und jetzt freue ich mich drauf, was das bei euch ausgelöst hat. Ich kann ja leider den Chat nicht sehen. In der Folie noch ein paar Quellen, wo ihr nachlesen könnt, wenn ihr mehr Interesse an dem Thema habt. Oder ihr kommt einfach aufs DigiCamp 14. oder 15. Juli. Wir würden uns sehr freuen. Ja, im Chat ist noch nicht so viel zu lesen gewesen, aber vielleicht, Christian, du kannst uns ja noch ein bisschen erläutern. Du hast ja so ein paar Stichworte gegeben. Ihr habt ganz viele verschiedene Formate, die in der gesamten Organisation dann doch wohl eine Wirkung haben. Das ist ja, du hast eine kleine Zahl gezeigt, aber ihr habt, du sagst, es sind nur 150 Leute. Ich glaube, da sind aber ganz bestimmt sehr viel mehr Leute beschäftigt. Ne? Mich, ja, das eine und die zweite Frage vielleicht auch gleich hinten ran. Es ist, also wir, von außen sieht die Dativ nicht als die innovativste Organisation aus, zunächst mal. Erst wenn man reingeschnuppert hat, merkt man, hey, die machen Dinge, die sich die anderen, die eigentlich innovativer unterwegs sein müssen, gar nicht leisten. Und die Frage ist, wie kommen die Mitarbeiter eigentlich dazu, dann den Mut zu haben, diese Einladung anzunehmen? Ne? Denn irgendwie, ihr seid in, ich glaube, ja, im ganzen Steuerberatungsthema, das ist ja ein nicht so innovatives Thema. Ne? Das klingt eher ein bisschen bürokratisch und so. aber ich vermute mal, die Mitarbeiter sind davon auch so ein bisschen geprägt. Ne? Und wenn ihr es schafft, mit denen so viel Bewegung auszulösen, dann müsst ihr irgendein Geheimrezept haben. Also, wie habt ihr es gemacht? Also ich fange mal von hinten an. Du glaubst doch nicht, dass ich mein Leben in einer Organisation verbracht hätte, die langweilig ist. Ich glaube, dass die Außenwahrnehmung einer Organisation auch daran liegt, dass wir als Dienstleister für einen Beruf, der konservativ, Fehlerfreiheit und Datenschutz ganz stark vorne hat, dass wir nach außen ein ganz anderes Bild hatten, wie wir innen hatten. Mitte der 90er haben alle ihre Weiterbildungsabteilungen eingestellt, nur meine Dativ nicht. Die hat sie aufgebaut. Deswegen habe ich als Pädagoge da angefangen zu arbeiten. Insofern ist schon immer der Außeneindruck ein anderer gewesen. Und es war nie intern langweilig. Wir wären auch nicht 5 Jahrzehnte ein erfolgreiches IT-Dienstleistungsunternehmen, das 3 oder 4 Mal sich neu erfinden musste. Rechenzentrum begonnen, in PC-Produkte umgestiegen, diverse Entwicklungsstränge erfolgreich bedient. Und wer weiß, wie dynamisch das deutsche Steuerrecht ist, der weiß, dass auch ein IT-Dienstleister alles andere wie langweilig sein kann, wenn er das erfolgreich jedes Jahr korrekt abwickelt. Das nur zur Anmutung. Aber wir haben darüber nicht gesprochen. Und deiner zweiten Teil der Frage ist, wir waren es auch nicht gewohnt, so eingeladen werden, wie das Daniel sagt. Wir waren gewohnt, dass uns jemand sagt, wo wir hin müssen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, wir waren ein klassischer Command-Control-Laden, gut hierarchisch organisiert. Es gab Menschen, die wussten, wo es lang geht und die haben auch gesagt, wo es lang geht. Und die haben auch vielleicht gesagt, was wir lernen sollen und haben da Lernprogramme gemacht in guter alter Form. Und ich sprach von 150 Menschen, die sich jetzt am Open Space Dativ zum Problemlösen getroffen haben. Auf den Digicamps, wo wir uns kennengelernt haben, waren schon viel, viel mehr Kollegen, auch Tausende kann ich da sagen. Vielleicht waren da schon mehr als die Hälfte der Dativ-Kollegen schon mal dabei. Aber es ist noch ein Unterschied, ob ich nur Teilnehmerin oder Teilnehmer in einem offenen Format bin, wo ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich deciden muss, welche Session ich besuche und mir das schon anstrengend erscheint, oder ob ich so mutig bin, in einem Open Space Dativ ein echtes Problem der Dativ als Experiment auf den Tisch zu legen. Und ich glaube aber, das eine ist eine gute Übung für das andere. Und ich bin guter Dinge, dass wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen motivieren, zu sagen, sie nehmen selber Hand an die Organisationsentwicklung der Gestaltung der Organisation. Jetzt sind ein paar prozessuale Fragen im Chat, Christian. Ich fasse die mal ein bisschen zusammen. Wenn man aus dem Weiterbildungsbereich kommt, da weiß man sehr häufig die Frage, oder bekommt man die Frage gestellt, ist eigentlich Lernzeit Arbeitszeit? Wie kann man das abrechnen? Das kann man natürlich auf dein Thema genauso weiterziehen. Ist nämlich nur so, in so Gruppen reingeht, ist Change-Zeit, ist das auch Arbeitszeit? Gibt es da eine formale Regelung bei euch dafür? Das schließt an, was ich beim Karl-Heinz gesagt habe. Lernen war schon immer ein positiv besetztes Thema bei uns. Und wir hatten immer relativ großzügige Formen Umgang mit Weiterbildung. Und ich spüre, für mich gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Lernen und Arbeiten. Das verfließt so miteinander, dass ich es nicht mehr definieren kann. Es ist aber ein Problem, weil wir haben mit der Weiterbildung einen Auftrag in den Nachhaltigkeitskennzahlen. Ja, zähle ich jetzt die Weiterbildungstage und mache ich das als erfolgreichen Punkt? Und was ist dann das jetzt heute? Ist das jetzt eine Weiterbildung? Gut, die ist jetzt angemeldet, da kann die Weiterbildung sagen, den zähle ich, den Tag beim Kaiser. Aber so ein Session an einer Copcat, 60 Minuten. Ich glaube, wir müssen lernen, dass sich das loslöst und dass die Differenzierung zwischen Lernen und Arbeiten eigentlich abgebaut werden muss. Und dass wir da noch einen Weg dazu haben, spricht auch dafür, dass wir uns noch Instrumente der Verdeutlichung machen können. Aber ich halte gar nichts davon, von so künstlichen prozentualen Punkten oder der Freitagnachmittag ist Lernzeit. Das spricht gegen meiner Überzeugung, dass jeder Einzelne für sich entscheiden muss, wann passiert es und wann ist Lernzeit. Aber dass man auch unseren Kunden sagt, deswegen freue ich mich, wenn unser CEO sagt, lernende Organisation ist ein Wert. Weil dann können auch Kunden sagen, das ist ein Wert, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten oder Produkte einer Organisation zu nutzen, die sagt, Lernen ist ein Element unserer wirtschaftlichen Wertschöpfung. Gut, es ist jetzt so, dass die Dativ da schon eine gute Basis gehabt hat für das ganze Thema. Jetzt aus der Erfahrung, nicht jedes Unternehmen hat so eine gute Basis. Also wir können ganz andere Unternehmen. Gibt es eine Empfehlung von deiner Seite, was Unternehmen machen sollen, die eben diese Grundlagen nicht geschaffen haben? Sollen die erstmal warten, bis sie die Grundlage schaffen? Oder was kann man da machen? Das ist natürlich jetzt eine komplexe Frage. Was ich nach dem Impuls vom heutigen Vortrag von Daniel mitnehme, invite, decide, engage. Und ich weiß nicht, wen ich zitiere, wenn ich sage, man kann niemand etwas lernen, man kann nur selber beschließen, dass man was lernt. Und ich finde diese Herausforderung, jemand einzuladen, und so würde ich auch in Organisationen arbeiten, ich würde sie einladen, Erfahrungen zu sammeln. Und so wie bei mir eine Barcamp-Ersterfahrung mich nicht mehr losgelassen hat und ich überzeugt davon war, dass Open Space Barcamp mehr in meinem Lernen Erfahrungsraum braucht und ich dabei geholfen habe, dass unsere Organisation das auch erkennt, so glaube ich, können viele auf die Idee kommen. Aber fremdbestimmt zu sagen, du sollst mehr lernen, weil das gut für dein Business ist, ich glaube, dass das nicht das Engagement bringt, von dem Daniel sprach. Da schließe ich gleich eine Frage aus dem Chat an. Was heißt es Invite? Also jetzt ganz pragmatisch, methodisch, wie macht er sowas? Steht jemand in der Kantine auf und sagt, ihr könnt morgen kommen oder macht er Video oder was macht er da? Hochspannend. Und ich bin natürlich auch vorsichtig zu behaupten, dass ich es schon so kann, wie Daniel glaubt. Seine Karte mit der wunderbaren Einladung, die alles hat, was man braucht, da arbeiten wir sicher noch dran. Aber was tun wir jetzt? Wir nutzen ein Enterprise Social Network. Wir haben ein SharePoint, wir haben ein Newsfeed, in dem alle lesen können. Und wir haben im Herbst letzten Jahres auf dem Co-Creation Camp hat meine Chefin gesagt, wir brauchen mehr Alignment. Das Top-Management muss mit dem Problem, das wir einladen, mehr zu tun haben. Ich glaube, im ersten Durchlauf hat kaum einer unserer Top-Manager mitbekommen, dass wir das tun, weil der nicht so viel Enterprise Social Network liest und wir waren nicht in der Vorstandssitzung, wir haben das nicht ordentlich gemacht. Das zweite Mal, warum? Nicht, wenn man da nicht dran gedacht hat, sondern weil wir vorsichtig waren und erstmal so die Schleife machen und gedacht haben, jetzt gucken wir mal, ob das zu uns passt. Und dann hat es gepasst und dann waren wir im Dezember in der Vorstandssitzung. Ich glaube immer noch, dass viele das gehört haben und gedacht haben, was machen sie denn jetzt? Und der Kaiser und schon wieder so ein komisches Format und wieder ein englischer Titel. Aber am Januar, Open Space Barcamp 1, war der CEO, der CTO Peter Krug und die COO Julia Bangert Teilnehmerin auf dem Open Space Barcamp und haben ihre Erfahrungen gemacht als Teilnehmerinnen. Und jetzt definieren wir gerade die Einladung und Ziel ist, dass im Juli Vorstand und Geschäftsleitung sagt, das ist das Problem, auf das wir uns im Herbst einlassen. Und ich habe es schon veröffentlicht und Joachim, seit gestern läuft eine Diskussion in unserem Newsfeed, die mir zeigt, der Open Space Dativ beginnt nicht, wenn wir loslegen, sondern der beginnt jetzt, seit die letzten zwei Tage fangen wir schon an, über das Problem zu diskutieren, dass ein Kollege sagt, was, das soll unser Problem sein? Ja, um Gottes Willen, dann ist es ja noch viel schwieriger, wie ich dachte. Ich dachte, wir sind schon viel weiter. Und der Diskussionsprozess, den, glaube ich, ist schon Teil des Prozesses. Und ich bin so gespannt und inzwischen auch ziemlich sicher, dass wir im September tolle Ideen für tolle Experimente haben. Und da glaube ich an Engagement. Christian, der Frank fragt, inwieweit nehmt ihr eigentlich eure Kunden mit, so die Steuerberater und so, sind die in dem Prozess auch mit drin? Ganz ausdrücklich beim Open Space Dativ Prozess nicht. Das ist das einzige Format, wo wir niemand Externes zulassen, weil wir den Eindruck haben, hier geht es um unsere interne Organisationsentwicklung. Aber am DigiCamp, so wie ich dich, Karl-Heinz, dort kennengelernt habe, laden wir extern über eine offene Schnittstelle ein. Und da sind 150 bis 200 pro Tag dann auch Externe dabei. Und interessanterweise beim dritten und vierten Mal zwei Drittel Primärkunden. Nicht, weil wir das gesteuert haben, sondern weil die offensichtlich großes Interesse haben. Aber es ist keine Veranstaltung für Kunden. Das heißt, die kommen dahin und wissen, das ist eine interne Weiterbildungsveranstaltung. Sie werden zwar berücksichtigt als Teilnehmer, aber die Veranstaltung ist nicht für sie gemacht. Damit gehen die aber erstaunlicherweise sehr, sehr sportlich um. Und Joachim, damit kriegen die auch mit, was passiert. Und natürlich, wenn mein CEO jetzt in einem Format der Computerwoche einen Artikel über die lernende Organisation spricht, dann ist das der nächste Veröffentlichungsgrad. Und auch der Hashtag Dativ lernt, den Simone Wanken erfunden hat, nochmal herzlichen Dank für dieses wunderbare Hashtag-Konstrukt, der ist inzwischen schon ein Begriff. Und ich wusste, genau, als wir da angefangen haben, dachte ich, naja, jetzt geht's los, dann werden die Kunden sagen, die haben es nötig, sollen mal was arbeiten, anstatt zu lernen. Die Reaktion war aber zumindest mir gegenüber sehr positiv. Vielleicht kriege ich die Negativen nicht zu spüren, aber ich gehe davon aus, wenn man die Idee nicht gutieren würde, wird es auch bis zu mir vordringen. Ich bin überrascht, wie positiv viele diesen Schritt annehmen. Aber du kannst in unserer Community lesen, wie viel Irritation es auslöst, über was wir uns mit unseren Veranstaltungen beschäftigen. Aber das gehört auch für mich zum Prozess der Transformation, dass unsere Kunden auch merken, dass sie Teil einer Lernreise sind und dass die Organisation nicht sicher sagen kann, was die nächsten 10 Jahre sicher kommt, weil das niemand wirklich sicher sagen kann. Und das ist sicher ein Unterschied gegenüber der Kommunikation, wie ich Mitte der 90er die Organisation kennengelernt habe. Da haben wir eine andere Normalität gehabt, wie wir auch Sicherheit unseren Kunden vermitteln. Und vielleicht ist Veränderungsfähigkeit jetzt die Sicherheit, mit der wir unsere Kunden überzeugen, dass wir der richtige Partner sind für die Zukunft. Andere Normalität ist auch so ein Stichwort. Du erwähnst so beiläufig, dass ihr bei eurem DigiCamp 30% Externe mit eingeladen habt. Das ist ja für viele Organisationen was völlig Ungewöhnliches. Ein internes Barcamp für öffentlich, für die Öffentlichkeit zu öffnen. Warum macht ihr das? Was steckt dahinter? Es gab eine Graswurzelinitiative von Kollegen, die das erste interne Barcamp nur für Kollegen organisiert haben. An dem habe ich teilgenommen, da war ich im Außendienst und habe im Außendienst auch Veranstaltungen für Kunden gemacht und bin dorthin gefahren mit der Frage, könnte das was für Kunden sein? Und dann war ich so seltsam überzeugt, dass ich das dann mit Kunden gemacht habe. Und als ich dann den ersten Barcamp erleben, wo Kunden natürlich mit Kollegen, wir waren 150 Menschen und ich glaube Karl-Heinz, wir haben uns da schon auch kennengelernt, wo ich ganz ordentlich anmoderiert habe, noch nie habe ich ein Barcamp moderiert, ich habe mich an die braven Regeln gehalten, be prepared to be surprised, das the law of the 2 feet, habe von Honigbienen und Schmetterlingen gesprochen und dann kommt am Ende der Veranstaltung ein Steuerberater, Mitte 50 und sagt, Herr Kaiser, das war die beste Fortbildungsveranstaltung meines Lebens. Und ich dachte, ich weiß, welche Sessions wir waren. Also an den Sessions kann es nicht gelegen haben, weil die waren natürlich großartig, aber ich habe auch schon großartigere erlebt. Offensichtlich ist bei ihm was passiert. Open Spaces where the magic happens, war, glaube ich, die Formulierung von Daniel vorher. Und diese Magie, auch das gute Miteinander zwischen Kollegen, die nicht gewohnt waren, mit Kunden zu sprechen. Da waren ganz viele Innendienstkollegen, die nicht jetzt regelmäßig Kundenkontakt haben. Aber dieses sehr umsichtige und durch die wenigen Regeln vom Barcamp, aber sehr gut gesteuerte Form einer Kommunikation. Die hat uns ermutigt, dass wir das auch auf einem Barcamp können. Und Karl-Heinz, du hast dich auch ganz ordentlich benommen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir ein Risiko gehen, als du teilgenommen hast. Du hast uns gut getan, du hast meinen Kollegen gut getan. Wir waren geehrt, dass Karl-Heinz Pape zu uns kommt. Und damals warst du bei der Community. Das hat uns aufgeladen. Und ganz viel solche Reaktionen kriege ich danach. Und da würde ich sagen, ist jetzt nach wirklichen Zweifeln, die auch bei vielen bestanden, durch dieses Erfahren von mehr positiven wie negativen Effekten, da ein Verständnis dazu gekommen, dass das sinnvoll ist, Kunden an der Veränderung teilzunehmen. Und im Zweifel kann ich immer noch sagen, es ist ja nicht für die Kunden gemacht. Wenn es also nicht richtig passt und nicht richtig geschnitzt, dann kann ich sagen, tut mir leid, es ist ja eigentlich für die Kollegen. Ihr seid ja nur, schön, dass ihr mir das Feedback gebt. Wenn wir es dann für euch machen, machen wir es ganz richtig. Und das hat bislang immer ganz gut geholfen. Ja. Also Hochachtung, ich finde es einen sehr schönen Schritt, sich da zu öffnen und damit praktisch auch andere Ideen in die Mannschaft zu bringen, die mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Wir haben noch ein paar Fragen hier. Und zwar, Christian fragt hier, woran erkennt ihr eigentlich, dass ihr eine lernende Organisation seid? Habt ihr irgendwelche KPIs dafür? Also das Interessante ist, ich arbeite seit 10 Jahren mit Professor Wilbers. Und Professor Wilbers macht mit uns ein Projektseminar und im letzten Herbst haben Studentinnen uns begutachtet. Und das war hochspannend, weil die haben die theoretische Literatur zur lernenden Organisation genommen und mit unserem Prozess verglichen. Und ich kann jetzt sagen, wissenschaftlich als Hausarbeit, das sind Indizien einer lernenden Organisation. Sie haben auch ordentlich herausgearbeitet, dass da noch einiges fehlt. Ganz ehrlich, in Wirklichkeit geht es um zufriedene Kunden. Ich brauche mir auch nicht einbilden, dass ich stolz darauf bin, eine lernende Organisation zu haben, die dann keinen Erfolg auf dem Markt hat. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und wir haben, was ich jetzt heute gar nicht erwähnt habe, wir haben uns grundsätzlich neu erfunden. Im Jahr 2018, neben dem kleinen Experiment, haben wir eine große Aufbau- und Ablauforganisatorische Veränderung gehabt. Top-Down-Projekt mit Beratern, komplett neuer Zuschnitt. Das sind alles Elemente, die ich als Teil einer veränderungsfähigen Organisation sehe. Und vielen war klar, weiter wie bisher mit dem Modell, das uns viele Jahrzehnte erfolgreich gemacht hat, geht es nicht. Und der einzige KPI ist ein zufriedener Kunde. Und das scheint mir in der nächsten Zeit herausfordernd genug zu sein. Und ich glaube, dass dafür Veränderungsfähigkeit und Stichwort eine lernende Organisation einer der bedingenden Faktoren ist. Und aber bloß weil wir hübsche Kennzahlen haben, wie viele Menschen auf Open Space Dativ waren, daran wird nicht die Wohlfahrt des Unternehmens gemessen werden können. Ja, wunderbar. Genau. Dann hast du damit auch gleich eine andere Frage beantwortet. Wie verhindert ihr, dass ihr selbst euer bester Kunde werdet? Lernformate um des Change willen. Nein, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ein Prozess, der letztendlich zu besserer Kundenzufriedenheit führt und dann seid ihr erst zufrieden und dass das mit Lernen zu tun hat, ist für euch was ganz Selbstverständliches. Hochachtung. Ja, ich glaube. Also wenn man den Chat zusammenfasst, echt cool. Ja, genau. Vielen Dank. Und Joachim, nicht immer hat man zu mir gesagt, wenn ich von der DATEV erzähle, dass es echt cool ist. Und auch manche, die mit unseren Produkten arbeiten, sagen, Christian, weißt du, eure Produkte, aber sie sind verlässlich, sie halten das. 13 Millionen Arbeitnehmer kriegen ihre Lohnabrechnungen mit unseren Systemen. Wir sind systemrelevant, wir funktionieren seit 5 Jahrzehnten verlässlich. Und das ist auch gut so, weil unsere Rentensysteme hätten ein Problem, wenn wir nicht jeden Monat die Beiträge in die Rentenversicherung über unsere Rechenzentren spielen können. Das ist schon ein nicht ganz trivialer Akt. Und für mich ist es schon ein Punkt zu sagen, die Zukunftsfähigkeit, seit es so schicken Software gibt auf diesen Smartphones, die eben ganz anders funktionieren wie unsere On-Premise-Software, die nicht mehr Expertensoftware sind, sondern wo jeder irgendwie glaubt, er könnte es schon. Das setzt natürlich auch uns als Organisation extrem unter Druck. Und dann ist es schön, dass wir coole Veranstaltungen haben. Noch viel schöner ist, dass wir bald sagen, Produkte sind genauso cool. Und ich habe aber gute Hoffnung, dass meine IT-Kollegen und alle zusammen dabei helfen werden, dass wir das schaffen. Das wärst du beweisen. Wir sind übrigens eine Genossenschaft, das habe ich zwischendrin mal erwähnt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sonst würdet ihr heute nicht mit mir reden, sonst hätte irgendein Amerikaner uns in den letzten Jahrzehnten schon lange einverleibt und als amerikanisches Geschäftsmodell die deutschen Steuerberater davon überzeugt. Das konnten sie nicht überzeugen, sie hätten gewählte Vertreter überzeugen müssen, dass es ein Vorteil für sie ist. Scheint nicht gelungen zu sein. Deswegen gibt es in Deutschland Kolleginnen und Kollegen, die Software entwickeln. Und ich fände es gut, wir hätten mehr davon, weil das würden wir wahrscheinlich brauchen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Ja, okay. Christian, dir einen ganz herzlichen Dank und allen anderen kann ich nur empfehlen, schaut auf die DATEV und vielleicht geht es zum DigiCamp, wenn es die nächste Einladung wieder gibt. Schnell entscheiden, 14. oder 15. Juli. Wir sehen uns. Wunderbar. Danke dir und tschüss. Tschüss. Ja, nach dem Christian Kaiser kommen wir jetzt zu, kleinen Moment, ich muss erst nochmal zu Miriam. Genau. Und wenn ich das richtig interpretiere, dann sagt uns die Miriam jetzt, wie so eine Realisierung dessen aussieht, was der Daniel Messig uns vorhin erzählt hat. Miriam, herzlich willkommen. Schön, dass du uns jetzt darstellst. Dein Titel ist Gemeinsam, freiwillig, transparent, Open Space, Agility, Praxisbericht. Wir sind sehr gespannt. Ja, vielen lieben Dank. Genau das werde ich tun. Ich habe eben Daniel auch nochmal wieder mit Freuden zugehört. Es ist wirklich klasse. Ich kenne Daniel jetzt schon seit über 4 Jahren. Der ein oder andere kennt vielleicht auch das Buch, was wir zusammengeschrieben haben. Guck mal, das hat grüne Ränder, deshalb sieht man es nicht vor dem Greenscreen so gut. Open Space Agility Handbuch. Oder auch unser ganz kleines, hier das Open Space Agility Compact. Das ist so der Weg, den ich über die letzten Jahre genommen habe. Und es ist wirklich beeindruckend, wie wenig Zeit es eigentlich sind. 4 Jahre. Und es fühlt sich an, als wäre irgendwie so wahnsinnig viel in diesen 4 Jahren passiert, dass wenn ich jetzt anfange, gleich zu berichten, was wir alles gemacht haben, ihr wahrscheinlich denkt, ja, wie viele Jahrzehnte sind die da schon mit unterwegs. Also es ist wirklich viel passiert. Und das nicht nur in dem Konzern, in dem ich aktuell unterwegs bin. Ich bin im Bertelsmann-Konzern. Den kennen bestimmt die einen oder anderen, weil sie Gruner und Jahr oder RTL kennen. Gehört auch dazu. Ich bin in der Unternehmenseinheit Avato Systems unterwegs. Das ist die IT-Sparte. Und möchte auch gar nicht so viel darüber erzählen, was ich da für Teams betreue, sondern wie wir die Organisationsentwicklung begleitet haben und wie wir Open Space Agility einerseits bei uns in der Einheit, aber auch im ganzen Rest des Konzerns nutzen und was ich auch schon mit anderen Unternehmen in der Branche rund um, also ja, deutschlandweit erleben konnte und durfte. 2017 ging es los, habe ich gesagt. Genau, da war so der Erstkontakt und das war ein Moment, wo Joachim Pfeffer, der Co-Autor, der mit mir gemeinsam das deutsche Open Space Agility Handbuch geschrieben hat und ich in einem gemeinsamen Projekt unterwegs waren. Damals waren wir noch im Bereich Automobilzulieferer unterwegs und es gab einen ganz klaren, strikten Rollout-Plan für die Agilität. Da stand dann genau drin, wann welches Team jetzt dann doch bitte agile Ansätze anwenden sollte. Da stand drin, wann bekommen die Scrum-Schulung, Scrum war gesetzt. Und wie lange werden die von einem Agile Coach begleitet? Wann finden Führungskräfte, Trainings und so weiter statt? Und ab wann sollen die dann auch eigenverantwortlich nach Scrum arbeiten? Und wie oft schaut dann der Agile Coach wieder rein, um Stichproben zu machen, ob die das dann auch wirklich richtig machen alles, ne? Und es gab verschiedenste Formate, um dann auch genau zu prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ja, vielleicht habt ihr jetzt auch schon so ein Kloß im Hals oder euer Bauch zieht sich zusammen. Also mir gefiel das nicht damals. Es fühlte sich nicht gut an. Ich war eigentlich nur am Diskutieren, warum denn agil, warum denn diese Woche, warum müssen wir denn dieses Team nehmen? Und ich wurde immer wieder gefragt, ob man das denn auch wirklich machen müsste. Auf anderen Seite diskutierten natürlich auch noch andere rund um der agilen Transformation, die so im Transition-Team, nannten wir uns damals, waren, immer wieder mit unterschiedlichen Führungskräften. Und auf der anderen Seite gab es auch Teams, die wollten jetzt unbedingt sofort agile Methoden anwenden und sie durften nicht. Denen wurde dann nämlich gesagt, nein, das steht so nicht im Rollout-Plan. Ihr seid noch nicht dran oder ihr seid gar nicht dran und ihr werdet auch nicht dran sein, weil das ihr seid nicht aufgeplant. Ihr dürft agile Methoden nicht verwenden. Und damals habe ich gedacht, das kann so nicht stimmen. Auf der einen Seite wollen Leute und werden verhindert, gehindert. Sie wollen sich engagieren und dürfen nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber Teams, die unbedingt nicht wollen, ne? Die sagen, wir sehen da keinen Sinn drin. Und wenn wir dann auch nachher kamen, vielleicht wurde für den Agile Coach noch ein bisschen Theater gespielt, dass man mal dann eben schnell ein perfektes Review vorspielte, also Theater par excellence, ne? Aber danach wurde dann wieder alles so gemacht, wie sonst auch. Und da habe ich gesagt, das kann nicht passen, das kann nicht Sinn und Zweck sein, dass so agile Transformationen ablaufen. Allein agil, das bedeutet doch schon was ganz anderes. Das bedeutet doch irgendwie iterativ und alle gemeinsam. Und Daniel hat sie eben auch schon noch mal einmal aufgelegt, die 8 offenen Muster, die Open Patterns. Und die habe ich da so gar nicht wiederentdeckt. Also habe ich mich auf die Reise gemacht, Open Space Agility anzuwenden und erst war ich in anderen Unternehmen unterwegs, denn wir haben erstmal geschaut, wer hätte denn überhaupt Interesse daran, da mal mitzumachen. Das Erste, was wir gefunden haben, waren verschiedene Beratungshäuser, die dann gesagt haben, hey, das interessiert uns, das ist ein interessantes Konzept, das ist eine agile Transformation für Agilität. Klingt logisch, wir machen da mit. Und so haben wir dieses Open Space Agility, was bestimmt viele kennen und einige kennen vielleicht auch das große Big Picture, falls Daniel das eben auch einmal eingeblendet hat. Das ist vorne im Buch drin und das hat ja eine ganze Menge an unterschiedlichen Facetten. Und wir sind damals erstmal angefangen, uns diese einzelnen Facetten mal genauer anzugucken und da waren dann so Facetten drin wie, wir haben zwischen diesen Open Spaces Experimente. Was sind überhaupt Experimente? Wir haben uns also dann intensiv erstmal damit beschäftigt, wie kann man eigentlich ein gutes Experiment machen? Und das war schon wahnsinnig gehaltvoll, darüber nachzudenken, was ist denn ein gutes Organisationsexperiment? Scrum in einem Team anzuwenden, das klingt irgendwie logisch, aber man kann ja auch im Kleinen und im noch Größeren experimentieren. Und was ist noch alles drin? Also diese Feedback-Schleifen, immer wieder drauf zu schauen und zu schauen, hey, wie läuft denn eigentlich Scrum? Wie läuft denn Kanban? Wie läuft denn überhaupt das ganze Thema agil bei uns im Konzern in unterschiedlichen Abteilungen? Machen wir doch mal ein regelmäßiges Event daraus. Und als ich dann in den Konzern wechselte zu Bertelsmann, war ich erst bei Avato CRM, heute heißen sie Majorel, unterwegs. Und gerade dort haben wir gesagt, es sind alle schon irgendwie unterwegs. Jeder macht irgendwie was, macht irgendwie Experimente, mal wirklich so nach diesem Format Experiment und mal aber auch nicht. Und wir müssen da uns mal genauer anschauen, dass wir unser vieles Wissen, unser Know-how dazu und unsere ganzen Erfahrungen auch mal untereinander teilen. Und wir haben einfach mal angefangen mit ersten Open Spaces. Das war so bei uns im Konzern so die ersten Open Spaces, nicht jetzt so Open Space Agility im Ganzen, sondern einfach erstmal, lass uns mal einfach ein Open Space machen, um uns auszutauschen. Nicht langfristig, wirklich sprintweise nach Open Space Agility mit wiederkehrenden Open Spaces, sondern wirklich nur einfach ein Open Space einfach austauschen. Und ja, die Organisation hat viel Geschmack daran gefunden. Ja, also man merkte, es kommen immer mehr Leute, das Format wird kopiert, das ist ja immer so das beste Lob. Open Space als Format wurde dann an vielen Stellen angewendet und viele kamen auch auf mich zu und sagten, Miriam, wir wollen bei uns auch ein Open Space machen. Hättest du irgendwie Lust, bei uns mal dann Open Space zu moderieren? Wer so ein Open Space noch nicht kennt oder da nochmal in die Prinzipien einsteigen will, ich habe hier nochmal ein Video als QR-Code hinterlegt. Da erkläre ich mal so komplett die gesamten Prinzipien und alles, was Harrison Owen sich ursprünglich unter einem Open Space eigentlich alles so vorgestellt hat. Und er sagt ja, ein Open Space, den kann ich am besten dann verwenden, wenn es in der Organisation viele Leute betrifft, die Sache mega kritisch ist und am besten sofort gelöst werden sollte. Wir haben vorher Open Spaces eigentlich eher dann benutzt, wenn wir sagen, ach, wir tauschen uns mal so ohne großen Hintergrund irgendwie einfach mal so aus, ne? Aber nie in so wirklich kritischen, dringenden Situationen. Aber dann fing es an. Dann kamen die Ersten an und sagten, Miriam, wir haben ein kritisches Projekt und wir möchten in unserem kritischen Projekt Open Space verwenden, um wirklich die Probleme auf den Tisch zu bekommen, ja, die uns im Wege stehen, wirklich gute Arbeit zu leisten. Und wir haben dann Open Space mal wirklich dazu angewendet, wofür er erfunden wurde, nämlich um genau dann die Menschen zusammenzubringen. Und das war nochmal eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Intensität in diesem Open Space. Und wir haben gemerkt, es geht gar nicht anders. Die Leute planen in dem Open Space Dinge, die sie danach tun möchten, die sie umsetzen möchten. Das heißt, wir mussten die gar nicht mehr anregen. Macht doch mal bitte Experimente und formuliert mal Experimente daraus. Das Thema war ja dringend und zeitlich kritisch. Also zeitlich kritisch und wichtig, ne? Und genau an der Stelle haben wir gemerkt, wie viel so ein Open Space gerade dann bewirkt, wenn es eine extrem komplexe und intensive Situation ist. Und ja, danach waren wir in vielen anderen Unternehmen unterwegs, die gesagt haben, wir haben von Open Space Agility gehört, wir haben von Open Space gehört, wir möchten das bei uns anwenden. Und ja, das waren sehr unterschiedliche Firmen. Klar waren es auch welche innerhalb des Konzerns. Vielleicht hat der ein oder andere von euch von Gruner und Jahr und der Elbaufwärtsbewegung gehört. Auch die haben bei sich Open Spaces gemacht. Wir haben bei uns die Be Agile Community. Das ist eine Community wirklich konzernübergreifend. Und bei uns, der Konzern hat ja so 130.000 Leute und wahrscheinlich jetzt heute mehr. Und da, ja, mal alle, die so mit agilen Themen unterwegs waren, zusammenzubringen, das haben wir auch gemacht. Aber besonders spannend waren immer die Themen, wo wir sagten, okay, da kocht es wirklich. Da ist wirklich Spannung und die haben sich wirklich ein Thema rausgesucht, ein Problem rausgesucht, wo sie gesagt haben, das ist wirklich so dringend, das müssen wir jetzt lösen. Und ja, da waren auch immer alle mega engagiert dabei. Das haben wir gemerkt und da brauchten wir gar keinen fest vorformulierten Projektplan für agile Transformation oder für andere Umsetzungen, weil das war einfach von der Mannschaft von sich aus schon getragen und alle Arbeitenden da dran. Daniel hat ihn gerade eben schon gezeigt, diesen Zirkel von Open Business Agility. Ihr habt ihn also schon ein bisschen anders koloriert gesehen und genau an dem möchte ich euch einmal zeigen, wie wir mit unterschiedlichen Open Spaces diese Prinzipien eigentlich erfüllt haben, beziehungsweise manchmal auch nicht erfüllt haben und gemerkt haben, ja, an der einen oder anderen Stelle, es fehlt dann auch was. Also wir gucken uns den mal genau an und ich habe ihn hier mal nochmal zur Erinnerung in die Ecke gesetzt. Explizite Vereinbarung. Das sind die auf der Seite da, die expliziten Vereinbarungen. Und als wir Open Spaces in unterschiedlichen Firmen und auch bei uns im Konzern eingesetzt haben, haben wir gemerkt, dass es manchmal genau an diesen expliziten Vereinbarungen fehlte. Und dadurch, dass wir dann Open Space Agility anmoderiert haben, haben wir das aufgedeckt. Das heißt, wir haben am Anfang gefragt, so Fragen wie, was bedeutet denn für Sie Agilität? Was soll denn das Motto des Open Spaces sein? Was wollen Sie denn damit erreichen? Welche Probleme wollen Sie lösen? Wie würden Sie denn den Open Space jetzt anmoderieren? Haben Sie da so Klarheit darüber, dass so ein Scrum Master oder ein Product Owner oder auch ein VIP-Limit verschiedenste Führungshintergründe hat? Also ein Scrum Master hat eine gewisse Führungsverantwortung. Ein Product Owner darf Produktentscheidungen treffen. Wenn das Team ein VIP-Limit festlegen darf, dann haben die auch eine Verantwortung darüber, welche Arbeit sie machen und welche sie eben noch nicht machen. Und gerade da haben wir gemerkt, es braucht diese expliziten Vereinbarungen, um überhaupt in die agile Transformation zu kommen oder überhaupt in eine Unternehmensveränderung zu kommen. Und diese expliziten Vereinbarungen wurden damit nochmal einmal sichtbar gemacht. Welche braucht es? Wir haben zum Beispiel bei einem Unternehmen begleitet, die waren ja so im Bereich Beratung unterwegs und es ging da jetzt nicht so vorrangig darum, agile Ansätze einzuführen, sondern erstmal vorrangig darum, die Zukunft dieses Unternehmens zu gestalten, dieses Beratungshauses zu gestalten. Und da kamen dann einige Ideen raus, die dann schon ein gewisses Budget verbrauchten, eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen und auch teilweise wirklich in den Verantwortungsbereich der Geschäftsführerin und anderen Führungskräften hineingrätschten. Nun hatte man ja aber vorher gesagt, ihr dürft mitgestalten. Und das war wahnsinnig spannend, dann zu beobachten, was dann passiert ist, ob diese Verantwortung dann dem Team, den Mitarbeitenden, die diese Vorschläge gemacht haben, überlassen wurde oder eben gerade nicht. In dem Fall war es natürlich so, das Team hat dann das Recht bekommen, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Aber man merkte so in den Diskussionen, so ein bisschen Zögern ist denn doch da und ihnen wurde dann erst bewusst, wir haben doch hier eine ganze Menge eigentlich explizit nicht vereinbart. Das kommt jetzt erst durch, was wir nicht vereinbart hatten, so ganz genau. Management von Grenzen. Man findet es hier auf der Rückseite, hier am äußersten Rand. Das sind nämlich genau diese Grenzen. Ne? So Zeitgrenzen, Aufgabe, Territorium. Darf ich da ein Thema bearbeiten, was eigentlich zu einem anderen Bereich gehört? Ne? Wir wollen jetzt hier crossfunktional was besprechen. Jetzt ist aber der Abteilungsleiter von dem anderen Silo gar nicht mit dabei. Gerade in so einem Open Space, wenn Teams anfangen, Themen zu diskutieren und irgendeine Top-Führungskraft, die eigentlich vielleicht damit Mitspracherecht gerne hätte, ist nicht mit dabei, merkt man, dass so ein paar Grenzen sehr schnell überschritten werden. Und auch das sollte einem in so einem Open Space, wenn man Open Space Agility angeht, auch klar sein. Wir haben das gemerkt, das war ein Bereich, da hat der IT-Leiter gesagt, wir wollen für die IT einen Open Space machen, wiederkehrenden Open Space, da eine gewisse Kontinuität reinbringen. Und ich möchte immer so die aktuellen Top-Themen für den IT-Bereich bei uns da einbringen. Und der hat sich ganz stark auf die Zunge beißen müssen, als er dann merkte, dass innerhalb der Themensammlung am Anfang vom Open Space Themen kamen, die er eigentlich nicht haben wollte. Auch das ist ein Punkt bei Open Space Agility, wenn wir die Vorgespräche machen, haben wir jetzt mit drin, gibt es Themen, die Sie da nicht sehen wollen. Wir gehen dann aber nachher nicht hin und sagen den Teams, übrigens, die und die Themen sind tabu, die und die Sachen sind nicht anzusprechen, sondern wir holen die Führungskräfte ab und sagen, wir möchten Ihnen jetzt Alternativen geben, dass dieses Thema doch angesprochen werden darf. Weil wir möchten möglichst viel Freiraum haben auf der Veranstaltung. Zum Beispiel bieten wir dann an und sagen, lassen Sie uns vorab eine Veranstaltung machen, nur für dieses Thema. Dass wir alles, was zu diesem Thema schon in der Luft hängt, schon mal in dieses eine andere Meeting mit aufnehmen. Dann ist so ein bisschen der Gesprächsbedarf weg, dann sind vielleicht schon wichtige Entscheidungen dazu getroffen, dann ist das nicht mehr so ein heißes Thema, dann greifen wir das so auf. Aber auch das merken wir, dass wenn da Grenzen überschritten sind, wenn Themen angesprochen werden, wo dann vielleicht Führungskräfte vorher sagten, ja, wir haben da dann doch schon klare Abgrenzungsbereiche, mein Bereich, dein Bereich, ist das eine Veranstaltung, wo solche Themen schnell hochpoppen und man merkt es, ne? Man sieht es und man merkt natürlich auch, wer hat wem was versprochen und was möchten Führungskräften dann auch ihren Mitarbeitern versprechen. Was gibt's noch? Die Interaktionsprotokolle, die sind hier. Ich vergleiche die immer so ganz gerne mit den Gesprächsprotokollen, die wir so gerade bei verschiedensten Arbeitsplätzen haben, die im hochdynamischen, hochkomplexen agieren, sowas wie Feuerwehrleute, Rettungsdienstler, ne? Die haben natürlich Interaktionsprotokolle, dass sie in der hohen Dynamik, wenn es richtig kritisch wird, da werfen die manchmal nur so Schlagwörter in den Raum und der andere weiß die nächsten 30 Arbeitsschritte, weil das halt einfach so die Art ist, wie die kommunizieren, ne? Genau das haben wir im Unternehmen auch. Und es gibt solche Interaktionsprotokolle in verschiedenen Formen. Und wir haben das gerade bei Open Space Agility in ein paar Unternehmen festgestellt. Wir haben eingeladen über eine Outlook-Einladung. Das waren so die ersten Open Spaces, die wir gemacht haben. Und die wurde als nichts Besonderes wahrgenommen. Ich habe einmal einen Open Space Agility anmoderiert in einem Bereich, das war eine staatliche Einrichtung, sehr stark hierarchisch. Und die haben gesagt, wir bringen das Open Space Konzept in unser bestehendes Konzept unter und wir haben regelmäßig öffentliche Reden der Verwaltung und des Vorstands, der Geschäftsführung und wenn diese öffentlichen Reden stattfinden, werden wir danach dann zu einem Open Space einladen. Und man hat gemerkt, also das neue Interaktionskonzept, also so wie man sich denn auf einem Open Space verhält, das war noch nicht so ganz klar. Und da rein dann diese Vermischung mit diesen öffentlichen Reden und dem sehr klar hierarchisch geprägten Podiumsdiskussionen, die sie gemacht haben, das hat für wahnsinnig viel Irritation gesorgt. Und gerade zu Beginn des Open Spaces wollte auch erstmal keiner Themen nennen. Und alle standen da und sagten so, nee, ich sag jetzt mal nichts. Und es brauchte viel Zeit. Ne? Also der Geschäftsführer kam nachher an und sagte zu mir, Herr Miriam, so lange wie du da gestanden hast und in die Runde geguckt hast und nichts gesagt hast, das hätte ich ja gar nicht ausgehalten. Aber dann kamen die ja doch mit Themen. Ne? Das ist einfach eine ganz andere Art der Interaktion miteinander. Das Protokoll ist den anderen noch nicht so bekannt, man kennt das nicht. Und das irritiert auf der einen Seite, führt zu einem ganz anderen Verhalten, aber auch zu einer ganzen Menge Fragen. Und gerade jetzt so das erste Mal ist oft schwierig, aber dafür umso mehr irritierend und da passieren umso mehr Überraschungen und sehr, sehr spannende Veränderungen in der Zeit. Aber über die Zeit etabliert sich dann auch dieses Interaktionsprotokoll an der Stelle. Was haben wir noch? Wir haben ja diese empirischen Ansätze, die man hier so findet, hier unten. Und bei den empirischen Ansätzen, ja, da haben wir, wie gesagt, bei uns im Konzern auch viel mit Experimenten gearbeitet. Gerade auch jetzt wieder, wie kann ich gut am System Themen etablieren und sagen, kann ich vielleicht an den Strukturen was verändern, statt dass ich mich jetzt so wahnsinnig intensiv in andere Themen einlasse. Und ja, was wir gemerkt haben an der Stelle, es braucht einfach einen gewissen Schutzschirm an der Stelle, um solche Experimente machen zu können. Und ja, unter so einem Schutzschirm, da haben wir einen dicken Schutzschirm gut gemerkt, das war jetzt während der Corona-Zeit. Da waren so wahnsinnig viele Experimente möglich. Da haben wir wirklich vieles ausprobiert, unterschiedlichster Art. Und wir haben gemerkt, es stecken so ein paar spezifische Dinge dahinter. Also auf einer Seite muss ich eine richtig gute Hypothese erstmal formulieren. Was will ich denn ausprobieren? Warum will ich einen Open Space machen? Was vermute ich dahinter? Warum will ich Scrum anwenden? Was erhoffe ich mir dadurch? Warum will ich eine neue Art der Führung einführen? Warum will ich zum Beispiel People Manager einführen? Also mit all diesen Dingen haben wir an unterschiedlichen Stellen im Konzern experimentiert. Und die Frage war immer, können wir da eine gute Hypothese zu aufstellen? Schauen wir out of the box oder über den Tellerrand. Ne? Können wir da gucken, was hat auch unser Kunde davon? Was haben die anderen Abteilungen davon, wenn wir das ausprobieren? Ne? Also es sollte ja schon wertvoll sein und nicht nur für uns als Team, sondern für alle. Das waren immer so Ausnahmesituationen, eine Ausnahme vom Daily Life, vom Alltag. Und wir haben gemerkt, es braucht immer gerne so eine Führungskraft oder eine Person mit hoher Autorität, die diesen Schirm auch aufspannen kann. Die irgendwie sagen kann, so ja, ich halte diesen Schirm hier, den halte ich fest und spanne euch so einen geschützten Raum auf, unter dem dieses Experimentieren möglich ist und auch die Open Spaces möglich sind. Wir haben nämlich in einem, ja, Tiernahrungshersteller Lieferanten und Händler haben wir mit Open Space Agility gearbeitet. Das war wahnsinnig viel Motivation in der Gruppe und dann kam der große Wechsel im Management und alles wurde gestoppt. Der hat den Schirm schnell wieder zugeklappt. Und es wurde alles von einem Tag auf den anderen gestoppt. Und da merkt man, es braucht halt wirklich jemanden, der diesen Schirm aufspannt und auch aufgespannt hält. Es braucht Einladungen, da hat Daniel ja auch eben schon von gesprochen, und eine gewisse Freiwilligkeit. Und es ist dann immer gut, wenn man sagen, hey, wir probieren dieses Experiment, das, was wir jetzt planen, für einen gewissen Zeitraum aus. Und dann gucken wir wieder, ob wir was verändern, ob wir was besser machen können. Wir machen das zu 100%, ne? Und nicht, wir experimentieren nur montags oder wir arbeiten im Scrum nur dienstags oder der Scrum Master gibt es auch nur am Freitag. Ne? Ja. Genau. Miriam, hier gibt es eine Frage, vielleicht kannst du die in dem Zusammenhang gleich beantworten. Da fragt jemand, wie lange dauert eigentlich die Planung für so einen Open Space Agility Prozess. Wie lange vorher muss man anfangen? Was würdest du dem antworten? Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich über all diese Dinge schon Gedanken macht, die ich jetzt so ein bisschen anreiße. Ne? Also unter anderem, kann ich so einen Schutzraum aufstellen? Kann ich die Grenzen gut formulieren? Kriege ich genug Leute, die mitlaufen? Kann ich das transparent machen oder muss ich das geheim machen? Wir haben immer ja wirklich für uns auch festgehalten, es braucht Vorlaufzeit, dem Management das alles darzustellen, die Mitarbeiter vorzubereiten. Wir haben zum Beispiel viele Trainings vorab gemacht, um viele Schulungen zu machen, damit auch alle genau wissen, was könnte man zum Beispiel ausprobieren, womit könnte man experimentieren. Deshalb fangen wir immer mindestens 60 Tage vorab an. Mhm. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, wie du angefangen hast jetzt bei Bertelsmann da mit einfachen Open Spaces, noch nicht das gesamte Programm, sondern überhaupt erstmal gesagt, wir machen einen Open Space und hast gesagt, wenn das Thema viele betroffen hat und irgendwie auch ein großer Druck da war, dann haben die von sich aus beschlossen, was sie danach machen. Mhm. Das war ja schon ein Riesenschritt und ein guter Anfang eigentlich, aber verwunderlich ist doch, so wie du es vorher beschrieben hast, scheint es eine sehr hierarchische Organisation gewesen zu sein, wo man gesagt kriegt, was man tut. Mhm. Und jetzt plötzlich rufst du zu einem Open Space alle zusammen und sie sagen, oh, wir wissen jetzt, was wir tun sollen und wir nehmen uns das vor, wir machen das. Wie erklärst du dir diesen Schritt, der ja eigentlich ungewöhnlich ist? Ja, also das war auch sehr bereichsunterschiedlich. Ne? Manche Bereiche haben gesagt, ja, wir machen das, wir schreiben so eine Einladung und wir laden wirklich ein. Also wir haben dann wirklich solche Einladungskarten auch gemacht und haben versucht, auch andere Kommunikationsmittel zu nehmen. Und das hat wirklich gut geholfen, um so einen Unterschied zu machen. Also statt einer Outlook-Einladung, die dann oft nicht als Einladung, sondern als Vorladung verstanden wird, haben wir Einladungen geschickt, wirklich wie Einladungskarten. Und da kam dann auch wirklich so ein bisschen dieser Aspekt der Freiwilligkeit besser durch, den Daniel eben schon erzählt hat, ne? Weil das ist ein ganz, ganz wesentlicher. Und gerade in der hohen Hierarchiestruktur, die es bei so viel tausend Mitarbeitern natürlich irgendwo gibt, war das ein guter Aspekt. Aber es ist immer bereichsspezifisch und manche Bereiche, da funktioniert das Einladungsbasierte sehr, sehr gut. Die bringen auch eine Kultur dafür mit, andere Bereiche weniger. Und das kann man nicht für einen ganzen Konzern oder auch nur für eine Einheit irgendwie herunterbrechen, ja. Mhm. Oh ja. Ja, ich glaube, dieses Thema Einladung ist wirklich ein ganz heikles Thema, weil selbst wenn ihr es schön grafisch gestaltet, wenn das eine sehr hierarchische Organisation ist, hat man doch manchmal den Eindruck, man erwartet von mir, dass ich dahin gehe. Ne? Also diese Freiwilligkeit und dieses wirklich entscheiden dürfen, ich mache auch nicht mit, scheint mir so ein zentraler Punkt zu sein. Was hast du für Tipps, damit man sowas auch glaubwürdig als Einladung in so eine Organisation trägt? Also erstmal sollte man sich ein bisschen länger damit beschäftigen. Also es ist ganz egal, ob man zu einem Open Space einlädt oder zu einem Meeting, zu einem Training. Wir haben zum Beispiel viel auch zu Challenges eingeladen und versucht wirklich Großgruppenmoderationen zu machen, wie Liberating Structures. Das heißt, es ist immer eine Frage, wozu kann ich einladen? Und alles, was vom eigentlichen Wertstrom der Produkterschaffung oder Dienstleistungserschaffung daneben ist, wie Trainings und sowas, dazu kann ich natürlich super einladen. Das verstehen auch alle immer ganz wunderbar als Einladung und da kann ich mal was ausprobieren, da kann ich mal was lernen. Aber wenn ich Einladungen ausspreche, die wirklich nah an der Produkterschaffung, an dem Wertstrom dran sind, dann wird es immer schwieriger, weil dann verstehen natürlich viele die Einladung nicht als Einladung, weil ich muss ja hier auch was leisten. Und dann zu Projektmitarbeit oder zur Übernahme einer Aufgabe oder so etwas einzuladen, das bedarf schon eine ganz besondere Kommunikation. Es braucht eine sehr klare Kommunikation an die Freiwilligkeit. Und gerade wenn Führungskräfte einladen, die wirklich auch als Machtperson wahrgenommen werden, dann ist so dieser Aspekt der Freiwilligkeit kaum gegeben. Und die müssen da schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken, um überhaupt diese alten Gewohnheiten dann auch loszuwerden im Konzern oder im Team, ja. Also Miriam, herzlichen Dank. Wir haben ganz viele Eindrücke von dir jetzt mitnehmen können. Und ich glaube, wir sollten sonst, ich gucke es mir auch nochmal an und lass es nochmal auf mich wirken, was du eben erzählt hast und deine Bücher hast ja auch empfohlen. Dir schönen Dank, dass du die Zeit dir opfert hast. Wir sehr, sehr gerne. Laden jetzt alle wieder für eine Viertelstunde Pause ein und dann geht es um 17 Uhr los mit den Lightning Talks. Die schnell hintereinander, 12 Stück haben wir. Und freut euch drauf. 17 Uhr geht es hier wieder weiter. Okay, dann kommt Simon auf die Bühne. Dann kommt Simon auf die Bühne, genau. Okay. So, Uhr ist umgesprungen. 17 Uhr. Damit ist jetzt wieder Zeit für unsere traditionellen Lightning Talks. Traditionell eigentlich noch gar nicht so sehr, weil 2019 hatten wir die noch nicht. Aber 2020 gab es die und die kamen so gut an, dass wir gesagt haben, die machen wir jetzt dieses Jahr natürlich wieder. Lightning Talks, wie funktioniert das? So ein bisschen ähnlich wie das Blitzlicht, also wie der Name sagt. Das sind einfach kurze Talks, die sehr kurz dauern und damit den Vorteil haben, dass man in einer kompakten Zeiteinheit sehr viele solcher kleinen Talks durchbekommt. Ein Lightning Talk dauert nur 5 Minuten. Ich erkläre euch auch noch ganz genau, wie das abläuft. Und ich sehe auch hier schon in der Backstage die ersten Lightning Talk Speakerinnen und Speaker. Das heißt, da werden wir jetzt gleich ein buntes Feuerwerk an Themen bekommen. Wenn der Benedikt mir die Folien mal gibt, dann zeige ich euch, was euch heute erwartet. Wir haben 12 Lightning Talks, wir haben 60 Minuten, das heißt, wir müssten eigentlich genau in der Stunde bis 18 Uhr durchkommen. Ich mache den ersten Lightning Talk zum Thema How to Lightning Talk, da erkläre ich euch einfach nochmal ganz kurz, wie das funktioniert, wie das ablaufen wird, damit ihr das wisst, sowohl als Speakerinnen, aber auch als Publikum natürlich, was da die Idee ist. Genau, und diese Folie, die ihr jetzt seht, braucht ihr euch nicht abscreenshotten. Zwischen jedem Lightning Talk zeige ich die nochmal kurz. Das heißt, man sieht jederzeit immer, was als nächstes dann direkt kommt. Genau, dann würde ich sagen, schalte ich mal eins weiter. Ich starte in den ersten Lightning Talk. Meiner wird auch keine 5 Minuten dauern. Für die, die es nicht wissen, ein Lightning Talk könnte man übersetzen mit Blitzvortrag. Es gibt einen schönen Artikel in der Wikipedia dazu. Da könnt ihr mal nachschauen, wenn euch das interessiert. Ist im Prinzip ein kurzer Vortrag, der sich dadurch abzeichnet oder auszeichnet von anderen Vorträgen, dass er einfach nur 5 Minuten dauert. Das heißt, wenn ich auf einer Konferenz sitze und irgendwas ist, ein Vortrag ist langweilig, oft muss ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde warten, bis der nächste kommt. Hier bei den Lightning Talks ist es so, spätestens nach 5 Minuten ist es vorbei und es kommt das nächste Thema, was dann vielleicht für mich interessanter ist. Die Redner, Rednerinnen haben eine festgelegte Zeitspanne, 5 Minuten, erzähle ich gleich noch, wie die angezeigt wird. Ist ein bisschen anders, als es jetzt bei mir ist und tragen nacheinander zu verschiedenen Themen vor. Wir haben heute Lightning Talks, die Standalone sind, also das heißt, da wird einfach ein Thema vorgestellt und that's it. Wenn ihr dann wollt, mit den Speaker, Speakerinnen sprechen, könnt ihr das heute Abend auf der Insel euch austauschen, sie dazu fragen. Wir haben aber auch Lightning Talks in der Pipeline, die zum Beispiel was vorstellen, was dann morgen in den Sessions stattfindet beispielsweise. Genau, ein Lightning Talk kann Folien haben, die meisten haben welche, die klickern wir dann durch, also die Folien werden zentral gespielt und andere haben aber auch keine, also ein Lightning Talk muss keine Folie haben, das kann auch einfach eine Erzählung sein. Na, ich werde jeden Lightning Talk mit Name und Titel ankündigen, also ich sage einfach nur Max Mustermann, Lightning Talk zum Thema XY. Dann erscheint der jeweilige Speaker auch schon auf der Bühne, hält seinen Talk für die 5 Minuten und geht dann von der Bühne wieder runter. Die Redner, Rednerinnen, die jetzt schon in der Backstage warten, sollten ihren Zeitplan im Blick haben, wann sie als nächstes dran sind. Also sprich, ihr kommt in StreamYard, haltet euren Vortrag, schaut, dass ihr die Bühne in Venueless, wenn ihr da parallel zuhört, stumm geschaltet habt, sonst hört ihr doppelt, das ist ein bisschen anstrengend. Ne? Wir haben 5 bis 10 Sekunden Zeitversatz zwischen Studio und Bühne. Der Benedikt, ihr müsst nichts machen, ihr könnt jetzt schon eure Mikrofone entmuten, also wir hören euch nicht. Erst wenn der Benedikt aus der Regie euch dann auf die Bühne holt, dann werdet ihr auch gehört. Die Folien spielen wir zentral ein. Ihr sagt einfach mit dazu als Speaker, Speakerinnen weiter oder gebt irgendwie ein Signal, dann schalte ich die entsprechend weiter. Während des Lightning Talks, anders als jetzt bei meinem, zeigen wir so eine Bombe, also ihr seht da, wo jetzt mein Kamerabild ist, so eine kleine Bombe, die hat eine Zündschnur und die Zündschnur läuft genau 5 Minuten. In der Mitte ist auch so ein Countdown, das heißt, entweder wenn der Countdown auf 0 ist oder die Zündschnur abgebrannt ist, dann ist sozusagen für euch das Signal, so wie es in der Schule hieß, Stift fallen lassen, also dann solltet ihr fertig werden. Genau, werdet rechtzeitig fertig. Wenn ihr den Tab noch offen habt, kriegt ihr dort den Applaus, ne? Das so ein bisschen an das Publikum. Applaus könnt ihr im Livestream über Emoji geben oder schreibt den Redner, Rednerinnen was Nettes in den Chat. Die kommen dann in der Regel hinterher an die Bühne, um da weiter zuzuhören. Oder sagt sie ihnen heute Abend auf der Abendveranstaltung, da freuen sie sich bestimmt auch, sprecht sie auf ihr Thema an, fragt sie, was damit auf sich hat, wem man helfen kann und so weiter. Genau, damit bin ich sozusagen mit meinem Lightning Talk schon fertig. Traditionsgemäß ist der auch etwas kürzer gewesen als 5 Minuten. Und ich würde jetzt die Katharina Blum auf die Bühne holen mit dem Lightning Talk. Was kommt nach dem Leitfaden? Die neue Reise der LernOS Sketchnoting Community. Und Bombe ab. Hallo, lasst mich euch mit auf eine Reise nehmen. Kurz in die Vergangenheit und dann in die Zukunft. 2014 war ich auf einem Barcamp und bin mit meiner Neugier gefolgt. Visuelle Notizen machen klang gut und seitdem wird viel mehr als vorher alles bekritzelt, bemalt und visualisiert. Tatsächlich, das Sketchnote-Fieber ist entfacht. Für mich tat sich eine ganz neue Welt auf und je mehr ich mich umschaute, je mehr begeisterte SketchnoterInnen traf ich auf meinem Weg durchs Leben. Als es dann das erste internationale Sketchnote-Barcamp gab und bald darauf auch ein neues deutsches Sketchnotes-Barcamp, naja, ich glaube, ihr könnt euch denken, wie ich meine Urlaubs- und Freizeitplanung gemacht habe. Gleichgesinnte treffen, so wie hier, die fasziniert sind von einer Idee oder einer Methode, die man quasi alles fragen kann. Das ist für mich die Sketchnoting-Community. Dann gibt es noch diese Community hier, LernOS. Gemeinsam lernen mit sich Systemen, sich gegenseitig voranbringen und dabei selbst große Sprünge machen. Manchmal in eine Richtung, die man gar nicht im Blick hat, die dann aber doch plötzlich neue Ausblicke ermöglicht. So ungefähr fühle ich mich, seitdem ich die LernOS Leitfaden Sketchnoting Crew getroffen habe. Natürlich habe ich vom Leitfaden als erstes beim Sketchnote Barcamp erfahren. Und ein halbes Jahr später hatte ich meinen eigenen Circle, war und bin immer noch begeistert. Überarbeitungsideen, Verbesserungsvorschläge wurden dankend angenommen. Und ehe ich mich versah, hatte ich mich dazu entschieden, auf meiner eigenen Reise den nächsten Abzweig zu nehmen und mit der LernOS Leitfaden-Crew ein paar Schritte zu gehen und den Guide zu überarbeiten. Halt haben wir zwischendurch gemeinsam gemacht, beim Launch des Leitfadens 1.0 in 2020. Das haben wir auch gefeiert und in den nächsten Berg erklommen mit dem Launch des Leitfadens auf Englisch. Wusstet ihr, dass der erste Circle international war? Immer mehr leitfadenbegeisterte SketchnoterInnen finden den Weg zu uns und zum Guide. Manche sagen kurz Hallo, gehen ihren eigenen Weg, andere bleiben und teilen ihre Geschichte. Wiederum einige, da gehöre ich wohl dazu, sind gekommen, um zu bleiben. Je mehr Menschen vom Guide erfahren, je mehr Fragen kommen aber auch auf. Nicht alle Menschen sind es gewohnt, einfach einer Karte zu folgen und loszugehen. Manche brauchen ein bisschen Ermutigung am Anfang, Durchhalteparolen in der Mitte und manche wollen an die Hand genommen werden. Es gibt natürlich auch die, die sagen, vielen Dank für den Leitfaden, ich komme klar. Für alle, die Motivation, Begleitung, ein bisschen Händchen halten, Hilfe beim Packlistenschreiben brauchen für ihre Lern-OS-Sketchnoting-Reise, haben wir uns was ausgedacht. Es gibt quasi ein neues Basislager, wo wir alle Informationen sammeln, einen Ort, an dem es neue und alte Reiseberichte geben wird. Man die eigenen Fragen direkt loswerden kann. lern-os-sketchnoting.net ist immer geöffnet. Reiseberichte werden unregelmäßig abgeliefert und halbwegs regelmäßig schicken wir virtuelle Postkarten, aka Newsletter, an alle die, die von uns gegrüßt werden wollen. Wir erzählen auch, wer da was erzählt, welche Reiseberichte da lässt und welche Reiserouten wir spinnen. Apropos, eine neue Teilkarte wird gezeichnet. Wir wollen begleitete Lern-OS-Sketchnoting-Reisen anbieten. Auch wenn ein wichtiger Teil des Lern-OS das selbstorganisierte Lernen in alleine oder in Gruppen ist, wissen wir, dass manche Reiselustige ein Stück auf dem Weg begleitet werden wollen. Manche brauchen eine Hand, um über die Brücke zu gehen und brauchen einen Keks, um Kraft zu tanken. Wir wollen also einen kompletten Circle-Durchlauf begleiten. Ein Teil des Basislagers, also regelmäßige Routenbesprechungen, Ziele checken, Erläuterungen zu Wochenvorhaben, werden für die große Gruppe zentral stattfinden. Wahrscheinlich Facebook. Ein paar Menschen werden sich dazu ein Spezialticket gönnen und in einer von uns exklusiv begleiteten Reisegruppe die Tour angehen. Individuelles Feedback zum eigenen Weg, Geheimtipps, der ein oder andere exklusive Umweg ist Teil des Reisepakets. Für uns ist diese neue Reiseroute ein Experiment, ein neues Abenteuer. Wir sind schon mal zu dritt, die darauf Bock haben und gemeinsam loszugehen. Ob wir Menschen finden, die ihre Stifte einpacken und mit uns kommen? Auf jeden Fall. Und egal, auf welchem Weg sie zu uns finden, wie viele Wanderstrecken sie schon hinter sich haben, es wird ein Abenteuer. Für einige größer, für andere kleiner und andere gehen Strecken, die sie nicht im Blick hatten. Wir kommen alle an, ich kann Zeichnenhausen vorbei. Sehen wir uns bei der Sketchnoting-Tour im September, wenn du mehr Infos brauchst, bald auf der Webseite im Newsletter oder auch morgen in der Assembly mit Katrin, Raffelina und mir. Und wir freuen uns auf reiselustige SketchnoterInnen oder die, die es mal werden wollen. Das Reisebüro Lern-OS Sketchnoting ist für euch eröffnet. Vielen Dank. So, perfektes Timing. Nicht nur super gezeichnet, sondern auch noch der Bombe entkommen. Vielen Dank dir. Dankeschön. So, dann braucht man die Übersicht wieder, die Präsentation. Genau, vielleicht noch als Hinweis, im Chat habe ich gelesen, die Frage, ob wir die Bombe ein bisschen kleiner machen können und die Präsenter ein bisschen größer. Das geht leider nicht. Ein Tipp wäre, dass ihr im Livestream-Fenster unten rechts, da gibt es so einen Fullscreen, dann geht das Video groß, dann könnt ihr die Sachen lesen, dann ist halt der Chat weg. Da muss man immer ein bisschen hin und her schalten. Genau, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächster im Line-Up ist der Joachim Schraut und der wird uns was erzählen zu Achtsamkeit erfahren in Circles. Wie kann das funktionieren? Joachim, deine Bühne. Ja, hallo, danke schön. Simon und irgendwie danke auch an Katharina. Sketchnoting habe ich auch schon angefangen. Wie man sieht, habe ich ein bisschen in der Mitte schon auch geschrieben selber. Also mein Name, wie gesagt, Joachim Schraut. Ich habe den Lernos Guide mit Bekannten zusammen, auch irgendwie aus dem Unternehmensumfeld, Achtsamkeit 4.2 entwickelt und wollte euch heute durchführen durch die Reise. Warum macht man eigentlich das? Wie macht man das und was gibt es denn da? Warum macht man eigentlich Achtsamkeit? Die Bilder sollen es anzeigen, nämlich zum einen haben wir heute relativ, vielleicht kennt jemand, dass man irgendwie hier eine Mail, hier da ein Tablet, hier da noch was zum Schauen, hier ein Video, hier nebendran, ist gestresst und manchmal dann sogar wütend und genervt und ja, nicht mehr so ganz bei sich. Achtsamkeit soll dabei helfen, sich wieder mehr zu fühlen, wieder mehr bei sich zu sein. Und wenn ihr mögt, können wir das gleich auch zusammen ein bisschen tun, nämlich auf die Art und Weise, dass du jeder für sich mal schaut und manchmal hilft es da, die Augen zuzumachen. Nämlich erstmal zu fühlen, wie fühlt sich denn gerade mein Körper an? Wie fühle ich mich denn gerade? Und du magst gerne weiter fühlend vielleicht die Augen aufmachen und schauen, ob sich da was verändert, wenn du deinen Körper wahrnimmst, während du mir lauscht. Jetzt ist meine Folie weg, okay. Danke. Wie haben wir das gemacht oder wie geht das? Das war die Frage mit den, wie geht das? Achtsamkeit in Circles, ganz normal das Lernos-Vorgehen. Man übt in Gruppen 12 Wochen. Es gibt ein bisschen Theorie. Es gibt eben viel Austausch in der Gruppe, was ich besonders wichtig finde. Es kann sich jeder ein persönliches Ziel dafür noch nehmen. Und natürlich kann man das Ganze, den Ablauf selbst gestalten, also sehr flexibel, autonom. Und es ist ganz viel auch so vorhandenes Wissen nochmal und vorhandene weitere Links mit aufbereitet. Und jedes Mal auch eine Erfahrung dabei, also eine Austausch, Erfahrung machen, üben und dann sich wieder über die Erfahrung austauschen. Meine Erfahrung ist, dass man sich dadurch gut näher kommt in der Gruppe, dass damit durch diesen Blick, und das ist, glaube ich, auch ein Hauptding, den Blick auf sich zu lenken, was geht in mir vor, was fühle ich in mir, was denke ich in mir, dass dadurch eine Offenheit entsteht und auch eine Verbundenheit interessanterweise, obwohl ich nicht nur auf den anderen gucke, sondern vor allem auf mich. Was gibt's jetzt dann in der Lernos-Welt? Es gibt ein Lernos-Guide, das sieht man da unten rechts, der halt ganz üblich den Überblick hat, was ist denn eigentlich Achtsamkeit, der dann einen Lernpfad beinhaltet mit 12 Wochen. Und hier links unten habe ich mal die 12 Wochen aufgezeigt, aufgemalt. Die fangen wie üblich auch in Lernos oder auch wer Working Out Loud kennt, mit einer Woche 0 des Kennenlernens an, den Circle zu formen. Und dann geht schon rein in Erfahrungen machen. Und so die erste Hälfte der Circle Guide, der Lernreise, sind grundlegende Techniken wie die Wahrnehmung, was wir vorhin gemacht haben, das Fühlen, die verschiedenen Sinne wahrnehmen, das Gedanken und Ablenken wahrnehmen, aber auch Dinge wie im Alltag handeln, wie mal was schreiben, mal Kommunikation, wie ist eine Achtsamkeit in der Kommunikation. Das sind so die Grundübungen in der ersten Hälfte. Und dann geht es mehr so in die Anwendung dessen. Und ein Höhepunkt daran ist Anwendung auf, wo ist eine schwierige Situation, wo bin ich irgendwo total genervt, getriggert, damit dann weiterzugehen, wie gehe ich damit achtsam um? Und auch, wie wende ich das Ganze im Alltag an? Achtsam mit meinen Werten und meinen Wünschen umgehen und Achtsamkeit im Alltag, achtsam im Alltag sein. Das ist so der große Zirkel. Und was, wenn ich mir wünsche, was ihr mitnehmt, ist mal den Blick auf euch wenden. Wie geht's mir gerade immer wieder? Die kürzeste Achtsamkeitsübung. Wie geht's mir gerade? Und morgen um 10 gibt's dazu noch einen längeren Talk. Jetzt können wir uns dazu noch austauschen. Fertig? Alle im Chat warten schon drauf, dass die Bombe kommt. Da ist er. Joachim hat schon gesagt, das passt ja super zur Achtsamkeit. Danke dir. Applaus für Joachim auf der Bühne. Und wir machen weiter mit dem Silvio Corti und dem Lernen in Stufen mit Tiefgang statt Schnellgang und was das mit Espresso zu tun hat. Silvio, deine Bühne. Danke vielmals. Mit einer kurzen Geschichte erzähle ich euch meine Erfahrungen als Agile Coach zum Thema Agilität und Lernen in Stufen mit Tiefgang statt Schnellgang. Bevor ich mit der Geschichte beginne, ein kleiner Vergleich. Wenn ich bei Google nach Projektleiter und Zertifizierung suche, dann erhalte ich ca. 300.000 Treffer. Mache ich dasselbe mit Product Owner und Zertifizierung, dann erhalte ich nur gerade 20.000 Treffer weniger. Dieses Ergebnis interpretiere ich so, dass Agilität in der Breite angekommen ist. Es besteht ein vielfältiges Lernangebot für agile Arbeitsformen. Bitte weiter. Nun zur Geschichte von Andreas. Hallo, ich bin Andreas und seit 2 Jahren Product Owner eines Scrum-Teams. Bitte weiter. Die Rolle habe ich von einem Tag auf den anderen erhalten. Mein Chef sagte mir eines Tages, wir haben in der Firma ein neues Projektvorgehensframework, du bist jetzt PO und wir haben bereits ein Vorhaben für dich. Von der ersten Minute an stand ich unter Druck. Als Team mussten wir innerhalb von 8 Monaten ein neues Produkt an den Markt bringen. Bitte weiter. Doch trotz diesem Challenge fand ich irgendwie die Zeit, einen Product Owner Zertifizierungskurs zu absolvieren. Dabei war mir wichtig, Grundlagenwissen aufzubauen sowie neue Menschen kennenzulernen, um mein Netzwerk auszubauen. Im Lehrgang habe ich in sehr kurzer Zeit viel Neues erfahren, doch der Bezug zu meinem Arbeitsalltag hat mir gefehlt. Somit konnte ich nach dem Kurs nicht wie erhofft meinen Wirkungsgrad im Arbeitsumfeld erhöhen. Bitte weiter. Nach dem erfolgreichen Go Live hatte ich ein bisschen Luft und kam per Zufall mit dem Sketchnoting-Lernpfad in Berührung. Mir gefiel das Format, lernte neue Menschen kennen, erweiterte mein Netzwerk. Es machte mir richtig Spaß. Bitte weiter. Wenig später hörte ich vom Lernespresso für Product Owner. Das Konzept des Lernespressos baut auf den 4 Rädern vom 70-20-10 Lernmodell, dem LernOS mit seinen Prinzipien und mit dem Ablauf, auf dem Dach 30 Mindeststandards für Unternehmensagilität sowie Lernen in Stufen, dem Schuhari-Prinzip auf. Zusätzlich motivierte mich die Tatsache, dass Teilnehmende aus verschiedenen Firmen dabei sein werden. Bitte weiter. Ich meldete mich somit an und absolvierte mit weiteren 4 POs die gemeinsame Lernreise. Bei dieser haben mir besonders gefallen, dass sich ein Facilitator um die gesamte Organisation sowie Moderation der Sprinttreffen kümmerte. Es gab einen Katterbaukasten mit aktuellen Themen und mit Bezug zum Dach 30 Kompetenzrat für Value-Verantwortliche. Die Übungen beim Sprinttreffen waren praxisbezogen und viele davon hatten einen Bezug zu meinem Arbeitsalltag. Weiter gefiel mir der firmenübergreifende Austausch sowie Miro als zentrales Tool mit einem eigenen Lernjournal für mich. Bitte weiter. Zum Schluss noch 2 Tipps zum Lernen in Organisationen auf Basis meiner Erfahrungen. Schafft Freiräume für soziale Lernformate neben den offiziellen Kursangeboten, da die Tiefenwirkung mit dem Praxisbezug sowie dem Austausch in der Gruppe entsteht. Tauscht euch mit Menschen anderer Firmen aus, um weitere Perspektiven auf ein Thema zu gewinnen. Ebenso hilft die Erkenntnis, dass auf der anderen Seite des Zauns oftmals das Gras nicht grüner ist. Bitte weiter. Morgen um 13 Uhr findet der Workshop zum soeben vorgestellten Thema statt. Bei diesem werde ich zusammen mit Guido Rey detailliert auf das Konzept und auf den Ablauf eingehen, der für den Tiefgang des Lernespressos sorgt. Guido ist PO und war ein Lernespresso-Teilnehmer. Er teilt morgen gerne seine Erfahrung mit euch und im Besonderen, ob mit einem Lernespresso wirklich der Wirkungsgrad im Arbeitsalltag gesteigert werden kann. Sehr cool. Herzlichen Danke dir, Dank. Silvio. Dein Applaus auf der Bühne auch. Danke dir. Danke. Und viel Spaß in der Session morgen. So, dann schauen wir, wie es weitergeht. Nach dem Silvio habe ich den Damian Tata mit LernOS zum Vegetarier. Habe ich auf Twitter gelesen, fand ich ein super spannendes Thema. Danke, dass du heute da bist. Damian, deine Bühne. Alles klar, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, ich bin Damian Tata. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und auch sehr experimentell unterwegs. Und deswegen habe ich mir das LernOS als Vehikel genommen, um etwas Persönliches auszuprobieren. Und zwar, ich wollte mal gucken, wie das ist, wenn ich vegetarisch mich 12 Wochen lang ernähre. Und ja, wie kommt es dazu? Die Ausgangssituation war, dass ich sehr viel mitgenommen habe im Fernsehen und in Zeitschriften, dass sehr viel verarbeitetes, industriell verarbeitetes Fleisch da ist. Manchmal ist das auch kostspielig, manchmal sogar zu billig, habe ich festgestellt. Und das Ganze hat mich noch so ein bisschen bewegt, weil meistens ist das Tierwohl ja doch so etwas schlecht, beziehungsweise man sieht dann immer in den Ställen, wie die Tiere leiden können, und deswegen hat mich das irgendwie berührt. Also habe ich gesagt, okay, da müssen wir was tun. Außerdem gab es noch Anzeichen für gesundheitsschädliche Wirkungen. Also viele kennen von euch die tierischen Fette, die nicht besonders tolle sind. Und auch rotes Fleisch, habe ich gehört, wäre so ein bisschen nicht so das Tolle. Also bin ich motiviert an die Sache herangegangen und bin ja, wie gesagt, ein neugieriger Mensch. Habe persönlich Unverträglichkeitssymptome festgestellt, die mich schon lange beschäftige. Auch verschiedene andere Dinge scheinen da irgendwie zu wirken. Da wollte ich einfach ein bisschen mehr wissen. Persönlich versuche, meine Gesundheitsversorgung oben zu halten, und das wäre jetzt nur der folgende richtige Schritt. Und natürlich das Tierwohl, was ich schon eben oben gesagt habe, hat mir auch am Herzen gelegen. Und last but not least war natürlich das LernOS, auch das Experiment im Selbstversuch, ein ganz, ganz wichtiger Motivator für mich. Wie bin ich da vorgegangen, beziehungsweise was habe ich da mitgenommen aus dem LernOS? Ich habe gar keine Ahnung vom LernOS gehabt im Grunde. Das entdecke ich gerade jetzt. Und auch mit dieser Session hier habe ich viele Sachen neu gelernt. Im Grunde aber habe ich einige Dinge mitgenommen, die sehr wirksam für mich waren. Also erstmal war das der Rahmen von 12 Wochen. Das heißt, ich hatte einen jetzt habe ich einen Hänger, einen Zeitrahmen gehabt, mit dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich habe eine öffentliche Absichtserklärung abgegeben. Das heißt, ich habe jeden, den ich gar kannte, natürlich durch Corona etwas eingeschränkt, erklärt, was ich da vorhabe. Die haben erstmal alle genickt, haben gesagt, ja, mach mal. Ich fand den Rhythmus wichtig, dass ich jede Woche mich mal selber reflektiert habe, was habe ich denn jetzt bis jetzt erreicht. Diese Erkundung war total interessant, also einmal zu entdecken, was ist denn da so alles mit mir im Gange, wenn ich das jetzt anwende. Und ich habe für mich selber so eine kleine Retro und Review gemacht. Also sprich, ich habe mir mal geguckt, was ist denn da gerade gelaufen, wie ist der Fortschritt, wie viel Zeit habe ich denn noch, und habe auf diese 12 Wochenenden, auf dieses Ende nach 12 Wochen gearbeitet. Im Endeffekt ist aber ein Blog-Eintrag bei rumgekommen, wo ich das Ganze nochmal verschriftlicht habe, und das habe ich auch dem Simon zugestellt. Ich denke mal, das wird auch ein Grund gewesen sein, warum das so interessant wird. Die Hindernisse, die mich da auf dem Weg begleitet haben, waren als allererstes, meine Frau hat ausgerechnet in der Zeit, wo ich dieses Projekt begonnen habe, einen neuen Grill gekauft. Und natürlich muss er da eingeweiht werden, üblicherweise mit Fleisch auf dem Grill. Da war die erste Herausforderung, schon herauszufinden, was gibt es da so alles für Produkte, die man auf den Grill legen kann, ohne jetzt wirklich da das Konzept niederzureißen und den Pfad zu verlassen. Also habe ich mich damit beschäftigt, und ich habe auch Rückendeckung teilweise von meiner Frau bekommen, also teilweise von meiner Frau sicherlich Rückendeckung gekriegt, sodass sie mich versorgt hat mit jeder Menge vegetarischen Alternativen. Was ich aber dann auch festgestellt habe, ist, dass sie das nicht so ganz genommen hat. Während wir gekocht haben, wurde immer wieder mal Fleisch untergemischt. Das hat sie zwar angekündigt, aber ich fand es schwierig, dann eben Alternativen für mich zu finden. In der Zeit habe ich ausgerechnet auch Heißhunger auf Fisch bekommen. Ich weiß nicht warum, ich habe mich auch informiert. Und es gibt diesen Begriff der Pesketarier, und da fühle ich mich auch recht wohl mit. Also es kann sein, dass ich mich vom Vegetarier zum Pesketarier entwickeln kann. Das werden wir aber gleich nochmal sehen. Und natürlich das Durchhaltevermögen und dieser innere Schweinehund, der war ganz essentiell. Der war schwierig, den zu halten. Aber ganz besonders waren diese Nörgler und Besserwisser, die mir erzählen wollten, was ich da für einen Quatsch mache. Und da muss ich gegenhalten. Also wenn ihr da Rückendeckung habt, seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, und das Ergebnis war gewesen, ich habe deutlich mehr Gemüse auf meinem Teller. Ich habe einen Blick für diese veganen Nahrungsmittel für mich entdeckt und achte darauf, wenn ich einkaufen gehe. Ich habe höhere Disziplin, was das angeht, was ich da auf dem Teller lege. Natürlich auch eine höhere Selbstkontrolle. Ich halte mich jetzt für gesünder und mein Verhalten für nachhaltiger. Und das Allerschönste ist, ich baue gerade an einem Lernpfad. Das heißt, wenn einer von euch das auch ganz gerne machen wollen würde und sich zumindest für diese 12 Wochen damit auseinandersetzen möchte, der kann zukünftig sich den Lernpfad schnappen und ein paar Aufgaben abarbeiten, die dann jede Woche was Neues bringen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr sogar mitmachen. Ich bin offen und bei Twitter zu finden. Vielen Dank. Superschön. Danke dir, Damian. Fand ich besonders spannend, weil wir eine Diskussion immer hatten, was ist denn, wenn ich was lernen will, wozu es keine Antwort gibt. Und da ist es natürlich auch super, sich den genau selber zu überlegen. Vielen Dank dir. Dann haben wir als nächstes die Tanja Laub aus dem Team zum Community Management Leitfaden mit dem Titel Community Canvas. Hi Tanja. Hallo zusammen. Ich freue mich heute, euch den Community Canvas vorstellen zu können. Und ich sehe meine Folie noch nicht. Das wäre ganz großartig, Simon, wenn du... Ja, super, danke. Genau, das Community Canvas Modell, das wir uns jetzt direkt auf der nächsten Folie angucken, ist ein Modell, das drei Jungs, Teil aus Deutschland, Teil aus der Schweiz, entwickelt haben. Und zwar geht es darum, wie man strukturiert eine Community entwickeln kann und aufbauen kann. Dabei ist es egal, ob die Community on oder offline ist, in einem sozialen Netzwerk oder auf einer eigenen Plattform, ob sie sich an externe Zielgruppen oder interne Zielgruppen richtet. Wir widmen uns heute mal dem internen Blick und gehen damit das Canvas einmal durch. Das besteht aus drei Bereichen und 17 Themenfeldern und wir gucken uns jetzt mal den ersten Bereich an. Das ist, oh Mist, auf, dann geh bitte nochmal zurück, denn wir haben ein PDF und keine PowerPoint mit Animationen. Das macht aber nichts, denn im PDF, an der PowerPoint werden nur die drei Bereiche einzeln abgebildet, dann spielen wir das so durch. Der blaue Bereich, die Mitte, das ist die Identität, das ist das Herzstück der Community. Das heißt, wen wollt ihr mit eurer Community ansprechen? Für welche Mitarbeitende ist die Community relevant? Wie wird die Unternehmenskultur, die Werte des Unternehmens, wie wird all das in der Community abgebildet? Wie wird der Erfolg einer Community gemessen? Denn gerade wenn es darum geht, Mitarbeitende intern zu verknüpfen, Wissenssilos aufzubrechen, beziehungsweise Silos aufzubrechen, Wissensdatenbanken aufzubauen, wie kann man das messen? All das ist im blauen Bereich. Das heißt, wie ändert sich die Unternehmenswelt durch die Community? Was macht die Community besser? Der rote Bereich sind die Erfahrungen der Mitarbeitenden. Das heißt, wie treten sie in der Auswahl ins Unternehmen bzw. die Community ein? Und der Wechsel ist der Transitionsbereich. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt, was passiert dann? Verlässt sie dann auch die Community oder bleibt sie noch in der Community und kommt vielleicht später irgendwann zum Unternehmen zurück und damit spart die HR-Abteilung zum Beispiel Rekrutierungskosten? Welche Rituale gibt es im Unternehmen? Finden vielleicht regelmäßig Brownback-Lunches statt, um Wissensaustausch stattfinden zu lassen? Welche Erfahrungen werden der Community geteilt? Worauf baut das auf? Und wie werden die Erfahrungen der einzelnen Mitarbeitenden sichtbar gemacht? Wie können die Mitarbeitenden ihre Inhalte präsentieren? Und wie unterstützt die Community das? In welchem Format? Wie wird etwas vorgestellt? Wie wird das Ganze dargestellt? Und welche Regeln gibt es in der Community? Wer darf was beitragen, wer nicht, was darf man sagen, was nicht, wird zum Beispiel geduzt oder gesiezt. In ganz vielen Unternehmen auch heute noch die Frage, wie geht man damit um? Und welche Rollen gibt es? In dem Bereich kann man zum Beispiel Guides aufbauen, die als Botschafter im Unternehmen dienen und die Community so in die einzelnen Abteilungen tragen. Also ganz abhängig davon, zu welchem Zweck die Community intern aufgebaut wird. Sei das jetzt für eine einzelne Abteilung, sei das für das komplette Unternehmen, sei das für ein spezielles Projekt. So kann man das alles nach und nach aufbauen. Der untere Bereich, der grüne Bereich, ist das, was einer Community die Stabilität gibt. Das heißt, wie ist die Organisation? Ist es bottom-up? Ist es top-down? Gibt es dezidierte Community-Manager, die sich um alles kümmern? Wer hat die Macht, was zu entscheiden? Wer kümmert sich um Dinge wie Budget und Plattformauswahl? Wer ist für all das verantwortlich und wer steuert die Community? Die Finanzierung ist bei internen Mitarbeiter-Communities meistens kein so eklatanter Punkt, Klar, ihr braucht eine gewisse Budgethöhe, aber da ist es klar, dass das Unternehmen das Ganze finanziert und nicht irgendwelche Mitgliedsbeiträge. Kanäle und Plattformauswahl kommt tatsächlich erst dann und Datenmanagement ist natürlich auch relevant. Und wenn ihr mehr zum Community-Management wissen wollt, stellen Achim Brück und Katharina Lobeck morgen den Lernpfad zum Community-Management vor um 10. Super, Tanja. Vielen Dank. Danke dir. Genau, wir gehen weiter im Text mit der Piwi Skamperle und dem Thema Vielfalt macht den Unterschied, einer der Leitfäden, die jetzt vor wenigen Tagen erst unter lernos.org live gegangen ist. Piwi, deine Bühne. Hallo, vielen, vielen Dank. Also vielen Dank für die tollen Talks, auch vor mir super spannende Themen. Und auch ich möchte jetzt diese 5 Minuten nutzen, um auf meine Session und auf mein Herzensthema aufmerksam zu machen heute. Wenn du gleich mal eine Folie weitergehst, genau, da habe ich mal so einen kleinen Überblick zum Anteasern zusammengestellt, wie divers unsere Arbeitswelt heute eigentlich wirklich ist. Und da stellen wir fest, dass also 2017, aber das ist gar nicht so viel anders jetzt heute, also wirklich 75% aller Angestellten im IT-Bereich nach wie vor männlich sind. Und insgesamt 80% aller Menschen mit Behinderung nach wie vor nicht im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Das finde ich eine unglaubliche Zahl. Und darüber hinaus gibt es auch immer noch, also von denen, die beschäftigt sind, sind es immer noch 21%, die sich gar nicht trauen, überhaupt über ihre Behinderung zu sprechen. So, also das sind alles so Zahlen, die uns belegen, dass wir nach wie vor über das Thema Diversität und Inclusion sprechen müssen. Und deswegen haben wir, und wir sind ein Autoren- und Autorinnen-Team aus Diversity-Experten und Expertinnen, aber auch Lernexpertinnen 2020 diesen Lernpfad geschrieben, der da heißt LernOS Diversity and Inclusion. Und um den geht's morgen. Und ich werde morgen in meiner Session mit euch ein Stück darüber sprechen. Gehst du mal eine Folie weiter? Warum Diversity oder Diversität im Deutschen und Inclusion nicht zu verwechseln mit Inklusion, da können wir gerne morgen auch drüber reden, was da der Unterschied ist, warum das so mega wichtig ist. Nämlich zum einen, jetzt schon mal zum Anteasern, weil wir wirklich nur außerhalb unserer Bubbles als nächstes wirklich von und miteinander lernen. Also wenn wir in unseren Bubbles bleiben, also sprich so in unserer ganz homogenen Gruppe bleiben, dann werden wir irgendwann mal nicht mehr weiter wachsen. Unsere eigene Kreativität ist auch ein Stück weit davon abhängig, dass wir uns ja einfach in diversen Umfeldern auch bewegen. Und dazu gehört natürlich auch aus Unternehmenssicht das Thema Innovationskraft. Also das sind so zum Anteasern heute nur mal so die wichtigsten Themen, über die ich morgen mit euch reden möchte und dabei eben diesen Lernpfad auch vorstellen. Und hier nochmal auch die auf der letzten Folie zusammengefasst, dass es bei dem Thema Diversität gar nicht nur um das Thema Gendersternchen oder um das Thema Gleichstellung geht, sondern es geht tatsächlich darum, also wie du in deinem privaten und beruflichen Alltag Diversität hinbekommst, die dich am Ende auch, wie gerade schon gesagt, kreativer sein lässt, die dich am Ende auch wachsen lässt, lernen lässt. Und was ist außerdem, was so auf Twitter, auf Insta permanent unter diesem Hashtag Diversity getaggt wird, was ist darüber hinaus eigentlich noch alles in diesem Kontext zu lernen und zu betrachten? Und ich freue mich total auf euch morgen und hoffe, ihr seid um 11 Uhr dabei. Ich bin im Raum Garwin und das wär's für heute schon. Super, vielen Dank dir, Piwi. Dein Applaus auf der Bühne auch. Danke dir. Dann haben wir als nächstes den Thorsten mit dem Thema agile Organisation, Strukturierung, Unternehmensbeispiele und Erfahrungsberichte. Ich habe im Vorfeld mal gegoogelt, weil wir ja lernende Organisation, agile Organisation vergleichen wollten und habe geschaut, ob es vielleicht eine Wikipedia-Seite zur agile Organisation gibt. Gab es nicht. Prompt sehe ich 2 Wochen vor der Veranstaltung, Thorsten bringt ein Buch raus zu dem Thema und da musste ich natürlich gewinnen, auch einen Lightning-Talk zu haben. Also Thorsten, deine Bühne. Ja, vielen Dank, Simon, für die Einladung und dass ich jetzt den Lightning Talk halten darf. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu diesem Buch, was auch hier abgebildet ist und was vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen, der eben noch ein bisschen zu Agilität oder Organisation lernen möchte. Das Buch ist herausgegeben von dem Christian Konz und mir. Es ist aber kein Werk von nur zwei Personen, sondern von deutlich mehr. Wenn du mal weiterklickst, Simon, dann sieht man auf der nächsten Folie die Beteiligten. Es sind insgesamt 28 Autoren, die mitgewirkt haben. Und das Buch besteht aus 17 Beiträgen. Das heißt, es ist ein Herausgeberbuch. Ein extrem langer Beitrag von dem Christian Konz und mir, also von uns beiden Herausgebern, die ersten 200 Seiten verfasst und anschließend 300 Seiten dann mit 16 verschiedenen Praxisbeispielen. Und ja, das sind ganz bekannte Gesichter dabei, wahrscheinlich für den einen oder anderen, wie den Boris Kloger oder der Markus Stelzmann, die jetzt hier auf der linken Seite sieht, der Kurt Jäger, sind auch einige, die vermutlich eher unbekannt sind. Wir haben Leute aus Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern und welche mit 100.000. Also ein sehr breites, sehr diverses und aus meiner Sicht natürlich sehr spannendes Spektrum. Wenn du nochmal weiterklickst, Ziel des Buches oder die zwei primären Ziele sind zum einen so ein bisschen Strukturierung für das Thema zu bieten. Das tut insbesondere dieser 200-seitige Einführungsbeitrag. Der liefert so ein bisschen wie ein Regal für das ganze Thema, zeigt, was gibt's da für Fächer, was gibt's für Schubladen und was muss man wie in welche Fächer einsortieren und vielleicht, was ist auch ein bisschen Auswahlkriterium, wenn ich in ein Fach reingucken will, brauche dafür ein Tool oder ein Instrument, welches passt dann für meine Situation am besten. Und der zweite große Bereich sind Erfahrungsberichte. Da gibt es verschiedene Unternehmensbeispiele. Es gibt also, wo ganze unternehmensagile Organisationen vorgestellt sind und manchmal sind es einzelne Tools in der Anwendung, die eben entsprechend vorgestellt werden. Und ja, es ist natürlich alles, kommt irgendwo von den Unternehmen, die es vorstellen, aber das Ziel war es immer auch, das rauszuarbeiten, was wirklich übertragbar ist auf andere Unternehmen. Jetzt habe ich ein paar Mal schon Unternehmen angesprochen. Auf der nächsten Folie sieht man so ein bisschen, wer ist als Unternehmen beispielsweise dabei. Und dann sieht man halt auch, dass es sehr divers ist. Also Alois Heiler, ein kleiner 100-Mann-Betrieb, der Duschscheiben, also Duschwände herstellt. B. Braun, großes Chemieunternehmen. Siemens kennt auch jeder. Seibert Media und Tele Hase oder die IBO. Müsstet ihr vielleicht mal googeln, was sich dahinter verbirgt. R&V-Versicherung kennt wieder jeder. Also sehr unterschiedliche Beispiele, die sowohl erzählen, wie ist die Ist-Organisation, was ist da agil und die vor allem, das ist vielleicht noch spannender, sie den Weg darstellen, wie sie denn gegangen sind. Und der ist eben durch viel Lernen und natürlich auch viel negative Erfahrungen auch oder nicht so gute Erfahrungen, wo man es dann wieder angepasst hat, eben entsprechend geprägt. Wenn du nochmal eins weiterklickst, hier sieht man so ein bisschen den Fokus des Buches unten. Es ist ein Organisationsbuch, heißt agile Organisation. Dementsprechend liegt der Fokus auf Prozessen und Strukturen, ja, aber man kann es natürlich nie von Kultur, von Führung trennen. Von daher wird das natürlich in den Beiträgen auch immer wieder angesprochen. Und es gibt auch 2, 3 Beiträge, die explizit auf Führung, Mindset, Kultur abstellen. Der Fokus ist aber schon Prozesse und Strukturen. Und dafür, wenn wir noch eins weiterklicken, liefert das Buch auch eine Agile Toolbox. Man sieht ja, relativ komplex, aber so ein bisschen strukturiert. Kurzer Einblick, linke Seite, so Instrumente für ein Team, tendenziell ein Team. Verschiedene agile Skalierungsframeworks in der Mitte, wenn mehrere Teams agil zusammenarbeiten wollen. Und auf der rechten Seite so agile Strukturansätze, wenn ich ganze Unternehmensbereiche oder sogar ganze Unternehmen agil aufstellen möchte. Und da sind eben auch viele Berichte von den Unternehmen, die ich eben genannt hatte oder die eben auf der Folie drauf standen. Wenn wir noch eins weiterklicken, einen spannenden Aspekt möchte ich noch ansprechen in der letzten Zeit. Das ist nämlich der sogenannte Agile Org Navigator. Das ist so ein bisschen was wie die Quintessenz aus den ganzen Beiträgen und die Erfahrung, die da drin steckt. Hier drin, es wird jetzt erstmal erschlagen, stecken quasi die 15 Charakteristika von agiler Organisation, die wir rausgefiltert haben aus den Erfahrungen und Beiträgen und die übertragbar sind. Und von daher, klick gerade 2 weiter, Simon, bitte, in Anbetracht der Zeit. Bevor mich die Bombe erschlägt, also das ist das Buch. Wer Lust hat, schaut gerne mal rein. Ansonsten habe ich nur 5 Minuten geklaut. Danke. Der Bühne. Ja, super, Thorsten. Vielen Dank dir. Wie immer auch schon mit dem Buch Digital Leadership. Schöner Überblick. Ist erst am Montag angekommen, aber ich bin am Lesen. Danke. So, dann haben wir als nächstes den Ragnar. Ich hatte ja heute früh schon, Moment, der Ragnar hat noch kein Bild im Stream. Ragnar, wenn du uns hörst, dann, da kommt er. Ich habe heute früh schon gesagt, wir wollen auch mal gucken, ob wir die LernOS-Leitfäden irgendwie in Viva Learning bringen und wer wäre besser geeignet, uns ein bisschen Einblick zu geben, was in der Microsoft 365-Welt und Viva passiert. Und das macht jetzt der Ragnar. Deine Bühne. Super, ich freue mich riesig drauf. Dankeschön. 5 Minuten kurz und knapp, Microsoft Viva. Darum geht's heute. Viva ist eine ganz, ganz brandneue Mitarbeiter-Employee-Experience-Plattform. Ich gucke gerade mal nach, wie sieht man jetzt meine nächste Folie nicht? Okay, jetzt okay. So, ich bin Ragnar Heil, bin MVP für... Ich klicke für dich, Ragnar. Ragnar, ich klicke für dich, sag einfach weiter. Okay, dann, genau, ich bin Ragnar Heil. Ich bin leidenschaftlicher Blogger, Podcaster, Streamer. Ich habe auch den Working Out Loud, Woll.de, Twitter, halt Account, weil ich einfach ein Pionier bin, dieses wunderbaren Arbeitens. Und darum geht es auch bei Microsoft Viva, denn da geht es auch um transparentes Lernen, gemeinsam, kollaborativ. Bitte weiter. Genau, und jetzt springe ich mal von hier aus gleich in die Demo rein und mal gucken, dass wir das jetzt gleich nahtlos schaffen, weil ich möchte euch nicht mit PowerPoint-Folien heute langweilen, sondern ich habe eine Live-Demo vorbereitet rund um Microsoft Viva und die zeige ich euch sofort. So. Ihr kennt bestimmt, vielleicht einige von euch kennen schon Microsoft Teams. Kurz eine Sekunde ein bisschen größer machen mit dem Zoom, damit ihr auch das maximal gut lesen könnt, mal 150% so. Das ist Microsoft Teams und da ist jetzt auch Microsoft Viva integriert. Es gibt Viva Topics, es gibt Viva Learning, es gibt Viva Connections. Ich will gar nicht groß auf die anderen Module drauf eingehen, aber die Säule, um die es heute geht bei der neuen Mitarbeiterplattform, Employee Experience Plattform, die heißt Viva Learning und die habe ich euch mal hier gleich angeheftet. Dieses Tool Microsoft Viva Learning ist im Augenblick noch in der Vorschau, in der Preview, aber es ist kostenlos. Und wenn ich in einem Satz formulieren soll, was ist eigentlich Viva Learning, dann ist es so eine Art Google für Lernen. Für unternehmensinternes Lernen, aber auch für Lerninhalte außerhalb des Unternehmens. Von daher ist Viva Learning ist erstmal nicht Inhalt, der von Microsoft kommt, sondern eure genuinen Lernplattformen können mit eingebaut werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schon Kunde seid von Lernplattformen, die Namen haben, wie Coursera, wie edX, LinkedIn Learning, aber auch vielleicht Microsoft Learn, Microsoft 365 Training oder Pluralsight oder Skillsoft. Diese Lerninhalte könnt ihr mit einem Klick sofort mit in Microsoft Viva Learning integrieren. Und ihr sagt, nee, wir haben weder diese großen Heilplattformen, wo auch noch später noch Saba hinzugehört, wo auch noch SAP SuccessFactors mit reingehört und auch noch weitere große Player auf dem Markt. Hier könnt ihr auch noch in der Zukunft SharePoint mit einbauen. Das heißt, wenn ihr eure Lerninhalte, eure Lernnuggets, euren Content in SharePoint aufbewahrt, dann wird der über Microsoft Viva angezeigt. Von daher ist Viva unter dem Strich eigentlich nur eine Art und Weise, wie man Lerninhalte konsumieren kann, sodass ich persönlich und jede andere Mitarbeiter und Mitarbeiterin nach der Rolle spezifisch personalisiert Lerninhalte mit Viva Learning finden kann. Und das Finden geht ganz einfach. Ich gehe hier in den Suchschlitz rein und sage jetzt, ich möchte was lernen zum Thema, weiß ich, Photoshop vielleicht. Dann sehe ich hier Tipps rund um Photoshop. Ich kann aber auch, Yammer irgendwas lernen, wie man damit halt arbeitet. Kriegt dann diese Mischung aus Content von Microsoft, Content von LinkedIn oder aus meinem eigenen Intranet. Und was ich hier jetzt lerne, ist völlig gleich. Ich kann auch lernen zu lernen und gebe das Wort Lernen ein und sehe hier gehirngerechtes Lernen von LinkedIn. Und jetzt gehe ich einfach nur drauf und kann dann mit einem Klick mit der Play-Taste die Lerninhalte dann halt anstarten. Kann sie mir auch speichern. So, einmal gespeichert und bekomme dann auch gleich Informationen, wie lange diese Lerninhalte dauern und was mir noch gefallen könnte. Das heißt, also hier habe ich ein Recommendation, ein Serendipity, ein Modul, was mir noch empfiehlt, was mich auch noch interessieren könnte rund um mein Lernen. Manager können das auch bei Pflichtkursen tracken. Das heißt, es gibt immer im Unternehmen Pflichtseminare, Security, Arbeitssicherheit, wo der Manager die Aufgabe haben zu tracken, dass es jeder auch macht. Sowas ist also auch möglich. Von daher ist es so eine Mischung aus Freistil und zwischen Kür und Pflicht. Und habe hier nochmal die Einsortierung nach meinen jeweiligen Content-Providern, LinkedIn Learning, Coursera, Microsoft Learn und so weiter und so fort. Und sehe hier auch meine Lesezeichen und kann das auch teilen und kann darüber auch halt kollaborieren und diese Wissensinhalte mit meiner Community dann leicht teilen über Teams. Sehr cool, Ragnar. Vielen Dank dir. Schöner Einblick. Und wir werden sicher nochmal auf dich zukommen und fragen, wie wir da unsere LernOS-Leitfadeninhalte auch reinbekommen. Ja, da war er abgeschnitten. Alles klar, da brauchen wir wieder den Überblick. Die Lightning Talks. Als nächstes haben wir den Bernd Zimmermann mit dem Thema mit organisationalem Lernen zu fantastischen Organisationen. Deine Bühne, Bernd. Danke, Simon. Hallo zusammen und danke nochmal für die kurzfristige Einladung. Aber als du das Thema organisationales Lernen erwähntest, Simon, war ich natürlich Feuer und Flamme. Und schön, heute die Veranstaltung zu sehen und auch einige bekannte Gesichter. Vielleicht ganz kurz zu mir und Developing Ors and Organization. Und vielleicht kannst du da auf die nächste Folie direkt gehen, Simon, danke. Wie ist das Ganze entstanden? Ich habe halt bei Siemens und Siemens Health Sniers war ich verantwortlich, ja, die OD oder Organisationsentwicklungsfunktion mit aufzubauen und auch Organisationsentwicklung im Konzern voranzutreiben und zu tun, die Arbeit zu machen, sowohl am System als auch im System. Und ungefähr 2016 habe ich irgendwie so gemerkt, zum einen, ich weiß nicht alles, zum anderen ist es manchmal recht einsam in so einer Funktion. Man ist so ein Teil des Systems, soll aber auch irgendwie das System ein bisschen bewegen und habe letztendlich andere Kollegen angeschrieben von anderen Firmen, die also auch in irgendeiner Organisationsentwicklungsverantwortung waren, Change Management, Org Design, Teamentwicklung, Personalentwicklung. Und wir haben eine deutsche Arbeitsgruppe oder eine Arbeitsgruppe gegründet und haben dann ungefähr vor 2 Jahren, 1,5 Jahren festgestellt, Mensch, auch teilweise kleinere mittelständische Unternehmen dabei. Wir sind irgendwie doch sehr schnell im internationalen Arbeiten, sprich wir nur als deutscher Arbeitskreis sind vielleicht ein bisschen zu klein und dann ist die Entscheidung gefallen, dass wir einen internationalen Verband für Organisationsentwicklungsinteressierte und Praktiker entwickeln wollen und das ist sozusagen Developing Awesome Organizations. Wir haben es dann in ein Gefäß, in eine Struktur gehoben eines deutschen Vereins. Das Ganze ist am 26. Februar dieses Jahres passiert. Das ist dieser untere Teil und ihr seht auch die neuen Gründungsmitglieder. Und was der Verein als Ziel hat, wir wollen also zum einen Organisationsentwicklung irgendwie wieder oder mehr relevanter machen im Unternehmen und auch bei entsprechenden Chefetagen. Wir sagen, dass Organisationsentwicklung und all was dazu gehört, doch mehr auch eine generelle Kompetenz sein soll und nicht nur von Weißhaarigen, in meinem Fall hätte ich noch Haare, weißhaarigen alten Männern irgendwie immer so notfallmäßig betrieben wird. Und Organisationsentwicklung ist skalierbar, safe und gewisse andere Frameworks, die wir heute auch gehört haben, haben das ja vorgemacht. Man kann da sehr viel skripten, man muss nicht jahrelange Ausbildung und viel Geld investiert haben und Digitalisierung hilft da sicherlich auch auf dem Weg. Und also Communities wie hier auch definitiv. Und das Ziel von unserer Verbandsarbeit oder auch des einzelnen Organisationsentwicklers soll die 3 Ps sein, also nicht nur Profit, also nicht nur effiziente, effektive Organisationen, auch People, Wellbeing, Selfbeing etc., aber auch immer mehr der Planet, die Connectedness zu sozialen und ökologischen Fragestellungen. Und auf der nächsten Folie sehen wir fangen jetzt gerade an, auszurollen. Das Herzstück des Vereins sind globale Chapters, sind Community of Practices und lokale Chapters und mit diesen lokalen Chapters fangen wir jetzt an, mit in kleinen Kerngruppen das mal zu starten in den verschiedenen Ländern und das dann nachher zu vernetzen. Wer aber mitmachen will oder mitdiskutieren, kann das auf unserer LinkedIn-Gruppe, die ihr hier als Link findet. So, und jetzt ist mir bewusst, und da können wir schon auf die nächste Folie gehen, dass Awesome Organization oder fantastische Organisation ist ein unbestimmter Begriff und Frage, was ihr damit vielleicht verbindet, was für eine Fähigkeit hat eine Organisation, dass sie halt fantastisch ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Ansonsten können wir schon mal auf die nächste Folie springen, weil wir haben uns da auch Gedanken gemacht, teilweise zusammen mit unserem wissenschaftlichen Beirat. Und wir haben so verschiedene Themen aufgeführt, bedingt halt auch durch die Themen, die sozialen und ökologischen Themenstellungen, die da so aufkommen oder die da sind in dieser Welt. Und unter anderem eine Metakapazität oder eine Capability, die wir sehen, ist halt auch das organisationale Lernen. Was ist das organisationale Lernen? Das wäre dann auf der nächsten Folie mal hier ein Modell, was wahrscheinlich viele kennen. Vielleicht, Simon, kannst du nochmal umschalten? Ich sehe noch nicht die nächste Folie. Ah ja, genau. Das Modell von Chris Argyris und Donald Schön. Man sieht sozusagen die Idee des Single-Loop-Learnings, also auf Action fokussiert und dann auf Framing, also are we doing the right things? Und das dritte ist der Kontext, wie entscheiden wir eigentlich, ob wir noch richtig unterwegs sind. Und das Ganze bezogen halt auf Profit, Planet, People und sicherlich auch eine zeitliche Entwicklung, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und 5 Minuten sind verdammt kurz, deswegen die letzte Folie. Dort sieht man halt Herausforderungen, die wir so bestimmt haben und die wir weiter gerne erforschen würden und auch ein paar Lösungsmöglichkeiten aus meinem Praxisalltag. Sehr cool. Danke dir, Bernd. Pünktlich zum Platzen der Bombe. Und ich habe mich gefreut. Ich habe die United Nations Development Goals gesehen. Die haben wir im OKR-Kapitel im Leitfaden auch mit drin. Also, vielen Dank dir. Yeah, now I have to switch to English. And we have our next speaker coming in from Chile, I think. It's Nicolas. And he will talk about the measuring impact method. Nicolas, your stage. Yeah, thank you, Simon. Well, first of all, sorry. I think I need to practice more my German for next year. I think I'm missing a lot of good content. But the good thing is Simon invited us to be here. And we're trying to show something that we develop within the team to measure the impact on the organization. A little bit of background. We start as a consulting company. We're called Black Hat. And within one client, we start applying some of the learners techniques within a team, and we saw that we had an opportunity, and we did a spin-off, and it's the spin-off is called Academ. We call it a continuous learning company, and this is what we're trying to do with new clients, and so far we have been successful. Next slide, please, Simon. So our work process, what we set up for our clients, basically we start with a set of objectives meeting, and this is what we it's our most important meeting within the process, and this is where we try to gain some knowledge on what's the objectives that we want to increase or leverage within the organization or the team. After that, we, as Academ, we set up a track planning, that's how we call it. Basically, it's all the katas organized in a way to achieve the objectives that the company is setting us to do for them. And after that, we develop a coach session. We have a network of partners to help every kata to accomplish their goal. We find within our network who is the best coach for every session. Sometimes, and this is something that we're planning to do in the future, is to take people from within the organization. So far, since the companies are looking for some external knowledge, we come from the knowledge from our own network. And after that, we start the learning circle process. Basically, we ask the team self-organize sometimes, or organized by the boss. We ask them to start having the meetings. So we start with what I'm pretty sure you're familiar with this process so far. We start with a learning process, then a practice process. That's within the session. Then after they have 1 week to apply and review the process. And in the review process, this is where we start measuring the impact. So far, what we have done so at the moment with our clients, it's a peer review on how they apply the knowledge that they gain in each session. And the only way that we have found at the moment how to do it, it's basically based on working out loud. It's to every peer, they measure what they think of the other people in the circle, if they gain knowledge and they really apply. And after after the track planning, it's done, it's complete. We show the results to the client, and so far we have been very, very successful on showing the impact on that. So next slide, please, Simon. One example so far, we have worked with Cuprum. It's a pension fund company, administration company, one of the largest here in Chile. It's owned by Principal Financial Group. We work with the back office department. We did two learning tracks, one of self-learning and one on leadership. And we set up objectives of business value, quality, productivity, and engagement. At the end of the process, this is knowledge, we increase the productivity of the team in between 20 to 40%. And the engagement, it was on almost 10 on the NPS. We didn't measure, and this is the main takeaway, we couldn't impact the business value of the department and the quality of the on how they apply the content. But our takeaways is to do it with at least a 50% of the OKR within the team, set up a minimum attendance, and obviously increase the quality. And that's what our main takeaways from this process. Very cool. Thank you, Nicolas. So short question, will you be and Jose together today at the evening event, like at 7 p.m. or? We will try, you know, because of the time difference so far. Yeah, okay. Gone. Yeah. But yeah, I don't know if Jose will be there, but I'm sure I can be there. All right. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Okay, so und ich schalte zurück auf Deutsch. Jetzt haben wir den letzten im Bunde, den Bernd Schmidt, und das Thema Woll und agile Teams. Wie passt das zusammen und wo ist der Benefit? Bernd, zähl gerade. Recht schönen guten Abend. Ich freue mich für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Ich möchte ein bisschen drüber reden, über was hat Woll eigentlich mit Agilität zu tun und was kann man eigentlich damit machen. Dazugekommen bin ich bei Airbus, bin ich im Finance schon viele Jahre unterwegs und beschäftige mich viel mit Liquid Teams, Breaking Silos, bessere Zusammenarbeit und habe auch meinen Preis gewonnen mit Daily Stand-Ups und sowas, also agilem Arbeiten in Finance. Und damit beschäftige ich mich auch eher im administrativen Bereich statt im Engineering-Bereich. Was ich aber festgestellt habe, dass ich nicht nur Frameworks brauche oder Methoden, Tools, Jira, whatever, sondern ich muss mich mehr um die Leute kümmern. Und ich möchte kurz sagen, warum, und bin 2017 zu Working Out Loud gekommen als Methode, um diese High-Performance-Teams, diese amazing Teams auch wirklich zu generieren. Und deshalb glaube ich, dass Working Out Loud eine ganz gute Methodik ist. Bin im 10. Circle jetzt schon, habe jede Menge damit gemacht und möchte euch gerne jetzt sagen, warum und weshalb das durchaus Sinn machen könnte. Bitte zur nächsten Folie. Ich glaube, dass dieses Fördern, dieses Geben und Nehmen durch Working Out Loud ganz gut gefördert wird. Insbesondere schaut man mal in die Woche 5 rein, teile 50 Sachen über dich. Wenn das passiert ist, wenn man also die Scrum-Mitglieder, die Product Owners alle zusammenkriegt in Circles, dass es unheimlich viel über die eigenen anderen Menschen zeigt. Also wer hat was gegeben? Man guckt im Prinzip unter die Wasserlinie der Teammitglieder und weiß, wer hat eigentlich welche Talente? Wen kann ich eigentlich am besten adressieren, wenn ich irgendein Problem habe? Also Selbstorganisation auch zu fördern und auch dieses Danke sagen auch mal, dieses besser miteinander zusammenarbeiten, auch im Sinne von Konfliktmanagement, glaube ich, dass die eine oder andere Übung in Working Out Loud durchaus Sinn macht. Nächste Folie bitte, Simon. Ich hatte Teammitglieder, und das kennt ihr vielleicht auch, die hatten wirklich Herzschmerzen am Abend vom Daily Stand-Up. Die sagen, der Bernd, der fragt uns morgen wieder, was haben wir gestern gemacht, was machen wir heute, was blockiert dich, und waren echt unter Stress, das zu teilen, am Board zu teilen und so weiter. Also dieses Laut, was in Working Out laut ist, haben sie einfach nicht verinnerlicht und haben sich immer so ein bisschen zurückgezogen, wollten nie richtig teilen am Board. Und ich glaube, dass im Zuge jeder einzelnen Woche dieses Teilen, dieses Sharen, dieses Folgen eine unheimlich gute Übung ist und ein Lernprozess ist für jedes einzelne Teammitglied, wirklich offen auch Themen zu teilen. Auch im Sinne von Failure Culture, Fehler zuzugeben. Bitte die nächste Folie, Simon. Working Out Loud ist ein Netzwerk. Ja, man arbeitet eher unter dem Motto, we is better than me. Aber wie kriegt man denn das hin? Und ich sage vorhin schon, nur der Scrum, der Framework, die Tools, das nützt nichts, sondern wir müssen die Leute mitnehmen. Und das, glaube ich, geht ganz gut. Woche 1, Working Out Loud, mache eine Beziehungsliste. Zeigt mir mal jemand eine bessere Methode, als in einer Stunde für 4 bis 5 Leute 20 Namen zusammenzukriegen, die zu dem Ziel passen, die zu einem passen, das, wo er gerne erreichen möchte, wo er gerne hin möchte. Also das Netzwerk innerhalb einer Stunde von so einem Circle wird sofort multipliziert und größer. Auch beim Onboarding, neue Teammitglieder kommen rein, in Kohorten, in Squads, die Teams mixen sich immer wieder, man muss sich neu kennenlernen. Ein paar Übungen aus Working Out Loud, glaube ich, macht super Sinn und hat die Teams echt wieder runtergebracht und auch Konflikte ziemlich schnell gelöst. Bitte die nächste Folie, Simon. Und zum Schluss glaube ich auch, dass Working Out Loud, wenn wir über Scaled Agile sprechen, also safe 120 Leute dazu zu bewegen, auf ein Ziel zu arbeiten, in einem Sprint, das ist eine super, super wichtige Aufgabe für all diejenigen, die solche Teams etablieren. Wir sind ganz am Anfang da, aber Working Out Loud hilft dazu, erstmal sich kennenzulernen, wer ist wer, wer kann das machen. Tipp wäre vielleicht Scaled Working Out Loud. Das heißt, man hat mehrere Circle, macht ein Onboarding, Kickoff, macht Checkpoints Woche 3, 6, 9 und insbesondere geht gemeinsam durch die Wochen durch. Eine Stunde pro Woche mit den Teammitgliedern, kann auch im Sinne der Retrospektive passieren und jeder geht Woche für Woche durch diese Circles. Ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Perfekt. Danke dir, Bernd, für diesen energiegeladenen Vortrag am Ende der Lightning Talk Session. Schöne Grüße an den Bodensee. Mach's gut. Ja, dann ganz kurz nochmal zum Abschluss. Es hat ja wieder super geklappt mit der Zeit. Wir sind jetzt am Ende des Livestreams. Falls uns jemand in YouTube zuschaut, der Livestream auf YouTube endet jetzt. Die Sachen, die heute Abend kommen, die sind dann nur noch auf der Bühne in Venueless zu sehen. Wir machen jetzt einfach Pause, esst was zu Abend, entspannt euch. Wenn ihr wollt, geht auf die Insel, könnt ihr da schon mal miteinander plauschen. Um 18.15 Uhr gibt es nochmal so eine kurze Einführung für die, die an der LernOS Freizeitpark Challenge in dem Spiel Mindtest teilnehmen wollen. Die findet in Teams statt, obwohl sie auf der Bühne steht. Da ist im Programmpunkt auch der Teams-Link. Da hilft euch oder zeigt euch Magnus und Susanne nochmal, wie man da reinkommt und wie man da spielen kann. Dann ist die Idee, dass man bis 20.45 Uhr da nochmal ein bisschen bauen kann. Sag mal auch nachher noch was dazu. Um 19 Uhr treffen wir uns nochmal an der Bühne hier kurz und da werden wir zusammen mal auf das Abendprogramm schauen und schauen, was heute Abend noch so alles passiert. 19.30 Uhr der Live-Podcast mit der Sabine Kluge. Aber wie gesagt, wir machen den Stream jetzt hier erstmal zu und sehen uns dann um 19 Uhr wieder hier. Macht's gut, bis später.